Okay, dann lassen wir die Frau Dieser Maischberger kommen. Film wirft kein besonders gutes Licht auf Journalisten. Sie mauschen mit der Politik, sie lügen und sie gehen sogar über Leichen. Und dieser Film kommt in einer Zeit, in der die Medien ohnehin in der Kritik stehen wie selten zuvor. Zu Recht? Ja, das war GEMA geht der Film, habe ich verpasst am Wochenende hier auch. Ja, schade. Ja. Aber er soll echt gut gewesen sein. Also hier, wer hat Zoe Quinn gespielt? Nochmal, hier Scarlett Johansson, die soll echt gut gewesen sein. Meinst du? Das ist, glaube ich, auch eine langweilige Rolle, gibt doch gar nicht viel her. Ja. Immer wieder das Gleiche erzählen, ich bin ein Opfer, ich bin ein Opfer. So. Und damit schönen guten Abend, hallo Kinder. Hier, wir versammeln uns, wir sind das internationale Hirschquellaffentum. Ich bin der Elbe, wir haben einen Caps Lock und einen Marker. Und wir würden euch empfehlen, den Stream nicht unter 2 Bier anzuschauen. Und wir schauen uns Maischberger an. Maischberger Abszess, der in den öffentlichen Medien auftritt, was ist so ähnlich wie Nierenstein, nur halt so intellektuell, es tut weh beim Angucken, beim Analysieren und deswegen brauchen wir Alkohol. Ja. Ja, es geht heute um das Thema Journalismus, ein Thema, was uns auch marginal am Rande interessiert, wie ein oder andere vielleicht in Lage werden sein sollte, seitdem er oder sie uns sich anschaut. Und das war jetzt hier die Sendung zu Lügenpresse und ich hau mal ein bisschen weiter ab. Das Thema bei Sandra Maischberger. Vorwurf Lügenpresse. Kann man Journalisten noch trauen? Unsere Gäste. Ulrich Wickert, der langjährige Tagesthemenmoderator, ist überzeugt, die deutsche Presse ist eine der besten der Welt. Sind Sie davon auch überzeugt? Aha, ich weiß nicht. Nein. Also nein, ich nein. Ja, dann sag doch mal, wo ist denn die Presse besser? In China. Da hat die Presse immer recht. Schachmatt-Atheisten. Der ja. Berliner Busfahrer Joachim Radke demonstriert mit Pegida gegen die angebliche Lügenpresse. Auch Vera Lengsfeld, die ehemalige CDU-Politikerin, kritisiert die Journalisten. Ja, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, Vera Lengsfeld ist ja die Mutter von dem Philipp Lengsfeld, der unter anderem, also dem Bundestagsabgeordneten, der ja auch der kam auch schon mal bei uns, also ich glaube schon ein paar Mal mittlerweile bei uns im Stream vor, weil er ein sehr großer Kritiker von der AA-Stiftung ist. Und der hat ja zum Beispiel auch sich dieses Gutachten, dieses Gefälligkeitsgutachten, wie er es auch bezeichnet hat, da durchgeschaut über die Frau Kahane, dass sie da niemandem geschadet haben soll. Und die Frau Lengsfeld war auch halt damals Bündnis 90, war die, glaube ich, damals noch während des Umsturzes in der DDR, war die sehr aktiv als Bürgerrechtlerin, also auf der genau anderen Seite als die Frau Kahane. Ja, also tatsächlich im Widerstand gegen ein Schweinesystem, also wortwörtlich. Also. Die Arroganz unserer medialen Elite ist kaum zu toppen. Sascha Lobo, der Blogger und Internet-Experte, warnt vor Propaganda. Gute Überleitung auf jeden Fall. Ja, Arroganz und Logo passt irgendwie. Arroganz ist kaum zu toppen. Sehen Sie jetzt hier jemanden mit Irokesen Haarschnitt? Hat eigentlich jemand mitgezählt, wie viele Startups von ihm gefailt sind bisher? Keine Ahnung, der hat Startups. Ja, der hat ein paar Startups, soweit ich weiß. Wenn ich sein Gesicht sehe, dann muss ich jetzt immer an die Tatsache denken, dass er damals bei dieser einen Veranstaltung vom Handelsblatt war, wo er da irgendwie gesagt hat, früher hing ich an der Like-Nadel und ich wusste genau, wie ich einen Beitrag schreiben muss, damit er besonders viele Likes bekommt. Das da Lügen bei Facebook und Co. Und der Medienwissenschaftler Professor Gerhard Fowe. Guten Abend, schön, dass Sie heute bei uns sind. Es ist Zeit für ein paar technische Fragen, aber erst einmal zu dem... Ich finde es auch schön, dass wir heute alle da sind. Ja. Im Film Ulrich Wickert... was da zu sehen ist, also zum Beispiel Journalisten verabreden sich zur Hetze gegen einen Politiker oder eine Politikerin. Ist Ihnen das in Ihrem langen Berufsleben auch vorgekommen? Das gibt es immer wieder, das ist keine Frage, dass man sagt, also da wollen wir jetzt mal doch jemanden in die Ecke stellen. Gibt es das immer wieder? Journalisten, die sich verabreden, zum Beispiel auf Mailinglisten, um dann irgendwie zu sagen, welche Leute man irgendwie hoch und runter schreiben sollte? Ja, oder die in der Atlantischen Brücke drin hocken, die ich noch nicht mal mehr so schlecht finde, aber ich finde es schlecht, wenn das nicht disclosed wird. Also, weißt du, keine Ahnung. Ich dachte jetzt eher so an Games Journal Pros. Ja, das natürlich auch. Aber wir haben da immer, weißt du. Oder ein ihr großes Vorbild, die Journal Pros. Mhm. Denken wir sich etwas aus. Es gibt dann auch immer einen Grund natürlich, weswegen man. Wir haben es ja insbesondere dann im Fall Christian Wulff gehabt, wo man gesehen hat, er hat natürlich den Anlass dazu gegeben, ist gar keine Frage, nicht wahr? Er musste dann auch zurücktreten, weil die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen ihn eröffnet hat. Wobei das Interessante ist, dass die Staatsanwaltschaft sich eigentlich auf Recherchen der Presse gestützt hat, die aber keinen Fundus hatten. Ja, und das kann man dann als Character Assassination bezeichnen. Und das ist tatsächlich eins von den Dingen, wo man sich in der Presse Gedanken machen sollte, wie man das los wird, dass man einen Politiker ausknipsen kann, wenn man denn möchte. Weil bei Politikern nennt sich das über die Bande spielen. Da kannst du einen Tipp rausgeben an den Journalisten. Da sagst du dem Journalisten, ich möchte nicht, dass ihr mich beim Namen nennt, aber hier habt ihr einen Skandal, der wird publiziert und dann wird ein Amt frei. Über die Bande spielen. Das ist der interne Begriff, den Journalisten und Politiker verwenden. Das wäre zum Beispiel ein strukturelles Problem von unserem Mainstream-Journalismus, wo man vielleicht was verbessern könnte. Aber ja, ich bin ja nur ein Affe. Aber die Parallele ist ja da. Am Ende konnte man ihm jedenfalls nichts Gerichtsnotables vorwerfen. Aber der Ruf war zerstört. Aber glauben Sie, ist es realistisch, dass sich mehrere Medien gleichzeitig sozusagen verschwören und sagen, den machen wir jetzt fertig? Nein, das kommt vor allem bei amerikanischen Präsidentschaftswahlen nicht vor. Oder wenn es um den Herrn Orban geht, den Herrn Putin oder hier... Massenvernichtungswaffen oder Brutkästen. Nee. Das weiß ja. So, es ist noch nie vorgekommen. Oder wenn man überall lesen kann, dass ein gewisser Gesetzesentwurf zur Reform des Sexualstrafrechts nicht weit genug geht. Ja. Also, ich würde sagen, dass die sagen, wir machen den jetzt fertig, das verabredet man nicht, sondern das ist etwas, was dann passiert. Also, wir haben das im Falle Wulff ja ganz gut gesehen, dass die andere Presse draufgesprungen. Es gab aber immer wieder Anlässe, die Wulff gegeben hat, wenn er anders reagiert hätte und nicht eben immer so, ich habe recht. Victim blaming. Dinge gesagt hat, die dann wieder fragwürdig gewesen, dann hätten die anderen das wahrscheinlich nicht gemacht. Ja, die andere Presse ist draufgesprungen. Das könnte auch ein Titel für den Gamergate-Film sein. Ja. Die andere Seite ist die, dass Journalisten sich im Prinzip vor den Karren der Politik spannen lassen. Das ist quasi das zweite Thema dieses Films, diese Mauschelei. Wie oft hat in den 15 Jahren Tagesthemen bei Ihnen Bonn oder Berlin angerufen und gesagt, Herr Wickert, wir möchten, dass Sie so oder so berichten? Kein einziges Mal. Ja, halt die Fresse, alter Mann. Es gab als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, DDR, gab es ein Papier, dass die Einigung von der Bundesrepublik Deutschland herzustellen ist. Was in dem Fall ja auch ein gutes Ding ist. Aber erzähl mir nicht, dass es keine Weisungen gibt, alter Mann. Es tut mir leid. Ja, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Das hatte ein ehemaliger ZDF-Mitarbeiter, war das, glaube ich, mal im Deutschlandfunk erzählt. Das hatten wir uns hier mal angeschaut. Da ging es um diese Bundespressekonferenz. Genau. Lauter so Leuten. Und da hat er das da so ganz beiläufig gesagt, dass es mal diese Anweisung gegeben hat. Gehabt, dass ein Minister mich anrief, und zwar Norbert Blüm, sich darüber beschwerte, dass wir abends Herrn Lambsdorff genommen hatten zum Thema Pflegeversicherung, der da sein absoluter Gegner war, und sagte, Herr Wittgert, wie können Sie das machen? Ich springe aus dem Fenster. Und dann habe ich geantwortet, Herr Blüm, ist nicht schlimm, ich weiß, Sie wohnen im ersten Stock. Hatte gelacht, damit war die Geschichte vorbei. Aber es hat kein einziges Mal jemand bei mir angerufen und gesagt, wir wollen es so oder so haben. Was nicht heißt, dass es nicht passiert. Also ich glaube, dass die Politik Einfluss nimmt auf die Medien, das wissen wir. Insbesondere wissen wir es ganz klar in dem Fall von Nicolas Brender, dem ZDF-Chefredakteur, Das gibt halt sogar eine wissenschaftliche Theorie dafür, die heißt Indexing-Theorie. Warum wird das in den Medien nie erwähnt? Indexing-Theorie über die strukturellen Probleme, die der Journalismus hat, also sozusagen der tote Winkel des Journalismus. Das ist, so nennt man das. Warum fällt der Begriff überhaupt nicht? Wie äußert sich das? dass du eine gewisse, dass du über, du hast einflussreiche Klicken sozusagen, Politiker, die in den Medien stehen, und du hast einflussreiche Journalisten, und über Gefälligkeiten untereinander sich eine Geschichte zuzuspielen oder zum Beispiel einen über die Bande zu spielen, also über einen rivalisierenden Politiker was zu veröffentlichen, entsteht sozusagen eine gewisse Elitenobrigkeit. Besonders stark kann man das in der Berichterstattung in der Außenpolitik feststellen, weil dort oftmals des Fachwissens mangelt und man dann sich eher einfach nur auf den Regierungsnarrativ stützt, wenn man über irgendwas Bericht erstattet. Und das ist in der Wissenschaft ist es als Indexing-Theorie bekannt. Und da gab es auch vor 2013 hat ein Professor, der hat ein Buch geschrieben, die Meinungsmacher, und er hat die Indexing-Theorie auf die deutsche Presselandschaft angewendet. Und er hat damals das mit der Atlantikbrücke und mit den ganzen NATO-Veranstaltungen und wie die deutschen Leitjournalisten da miteinander Networking betreiben und involviert sind, zum Teil in den Gremien mitsitzen oder in den NGOs mitmachen, die sozusagen pro-westlich NATO-Politik haben wollen, wie sie da in den Gremien drin hocken, und er hat es analysiert über die Indexing-Theorie. Also das ist sozusagen eine seriöse Journalismuskritik ohne Lügenpresse, die aber nie irgendwie aufgegriffen wird. Man redet jedes Mal nur über Lügenpresse, aber man redet nicht über, hey, wir haben einen toten Winkel. Und das ist auch kein Geheimnis. Und da muss man mal gucken, wie man daran vielleicht was ändern könnte, wie man das besser hinbekommen könnte. Vielleicht einen Pressekodex erweitern oder so. Aber nein, wir reden über Lügenpresse. So einen überspitzt formulierten Vorwurf, der ja eigentlich nur anecken soll. Also Uwe Krüger heißt der gute Herr. Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten, eine kritische Netzwerkanalyse. Bam. Wurde, weil die Politik ihn zu kritisch fand. Das ist ganz klar, dass also besonders der Ministerpräsident von Hessen, damals Herr Koch, eben alles getan hat, damit er es nicht wird. Und man sagt auch, das Kanzleramt hatte auch ein großes Interesse, dass er es nicht wird. Warum? Weil er völlig unabhängig gewesen ist. Das heißt, er hat den Druck, der dann auch aus den Gremien des ZDFs kam, die eben so politisch besetzt gewesen sind, wie es nicht richtig war, denn das Verfassungsgericht hat dann ja auch eine Neubesetzung der Gremien verlangt. Wobei ich heute immer noch der Meinung bin, es sind zu viele Politiker in diesen Gremien. Also sieht man in der. Ja, aber die Gremien meint natürlich sowas wie den Rundfunkrat halt. Und aber das Problem ist natürlich, irgendwelche Leute muss man hereinsetzen in diese Gremien. Und häufig ist das dann so, dass da dann auch die Kirche und sowas reinkommt. Also zum Beispiel bei dem ZDF-Staatsvertrag war das so, dass man den so gefeiert hat, weil da weniger Politiker drin sind, aber die haben halt die Plätze der Kirche nicht reduziert, aber die Insgesamtzahl reduziert. Mit anderen Worten, im Prinzip haben sie den Einfluss da gestärkt an der Stelle. Ja, wir haben doch auch bei den öffentlichen Medien haben wir doch auch eine innenoffizielle Clique, die sich sozusagen darum bemüht, wer in die offiziellen Gremien reinkommt. Und wenn du mit der inoffiziellen Clique nichts zu tun hast, dann kommst du auch nicht so einfach in den Aufsichtsrat rein. Und das ist auch in den Mainstream-Medien, hier und da wird es auch besprochen. Also das ist, weißt du, das ist eigentlich nur menschlich. Also ich keine Ahnung, so eine Cliquenbildung. Aber schaut euch den Personalausweis an. Nein, Quatsch. So rum, ja. Aber nicht, dass einer jetzt kommt und sagt, ich habe hier einen Artikel geschrieben, dann können Sie eigentlich so veröffentlichen, der ist auch ganz gut. Nein, so einfach ist es nicht. Frau Lengsfeld, Sie kennen beide Seiten. Sie waren 15 Jahre im Bundestag, sind jetzt eben Autorin. Haben Sie mal als Bundestagsabgeordnete versucht, einen Journalisten auf Ihre Seite so zu beeinflussen, dass er das geschrieben hat, was Sie ihm in den Blog diktiert hatten? Nein, ganz bestimmt nicht. Das hätte auch zu gar keinem Ergebnis geführt. Aber umgekehrt habe ich das schon erlebt, dass ein Chefredakteur eines Boulevardblatts zu mir gesagt hat, also pass mal auf, Mädchen, ich schreibe dich so runter, dass du dir hinterher nicht mehr in den Spiegel gucken kannst. Er hat denn so eine Dann habe ich ihm gesagt, woher wissen Sie denn, dass ich das lesen werde? Na, das musst du dann lesen. Er sagt, nein, ich werde das einfach nicht lesen. Schluss. Chefredakteur einer Boulevardzeitung? Ja. einer Thüringer Boulevardzeitung. Der hat sie geduzt? Naja, die haben sich damals, ich weiß nicht, ob sie sich das heute noch trauen würden, damals vor 20 Jahren haben sie sich das noch getraut. Also das heißt... Sexismus, die Gesellschaft muss sich ändern. Ja. Also Sie haben das erlebt von der einen Seite, Sie haben aber jetzt gehören Sie zu den Kritikern tatsächlich und sagen doch, die Journalisten lassen sich von der Politik vereinnahmen, wenn nicht so, wie wir es jetzt im Film gesehen haben, also mit einer direkten Anweisung, wie denn dann? Also erstmal denke ich das nicht nur, sondern nach einer Studie des Bayerischen Rundfunks denken das 3/4 der Leute, die befragt worden sind. Und ich denke, das ist ein ziemlich realistisches Bild. Und man kennt ja diese Runden, wo man sich abends trifft, die Journalisten und die Politiker. Man weiß voneinander, man kennt sich, man kommuniziert. Und natürlich wird da vielleicht nicht mit direkten Anweisungen, aber... So wie Katrin Göring-Eckardt das kürzlich im Stern beschrieben hat, wir leben alle in einer Blase, wir kommunizieren miteinander und dann kommt natürlich auch ein gleichförmiges Ergebnis dabei raus. Das war auch. Wir wollen das heute vertiefen. Ich würde gerne dazu sagen, dass wir heute live auf Sendung sind. Das heißt also, auch Sie können uns erreichen über Facebook mit Ihren Kommentaren. Drei Kommentare, die uns schon vor der Sendung erreicht haben, würde ich gerne schon mal zitieren. Das ist einmal Julian Nowak. Er sagt, bestimmte Themen werden in Deutschland grundlegend tabuisiert, weil sie... Ich hör mal kurz was. Ich muss das nur kurz in meinen Notizen raussuchen. Mein scheiß Rechner lädt zu diesen inoffiziellen Treffen. Da haben wir den Adlerkreis, Vier-Sterne-Kreis, Militär-Fachjournalisten. Dann haben wir Ampel, dann haben wir Antenne, Rundfunkjournalisten, dann haben wir Außenverteidiger, Journalist mit Schwerpunkt Verteidigungspolitik, Berliner Presseclub, rund 130 Mitglieder, gegründet 1952 in West-Berlin, mit deutschem Presseclub zerstritten, Fusionsverhandlungen nach Regierungsumsetzung gescheitert, dann haben wir das Berliner Zimmer, dann haben wir die Betonköpfe, sozialpolitische Themen wie Tarifpolitik, Rente und Krankenversicherung, dann haben wir den Brückenkreis, konservative Journalisten CDU und FDP nah, dann haben wir das Kartell, Wirtschaftsjournalisten, dann haben wir das Ohr, etwa 20 Mitglieder diskutieren vor allem über Außenpolitik, benannt nach den markanten Ohren des früheren Außenministers Genscher. Dann haben wir den Deutsche Presseclub, knapp 250 Mitglieder, gegründet 52 in Bonn. Dann haben wir den Dresslerkreis, benannt nach dem Lokaldressler in der Straße unter den Linden, also was halt nahe an der Politik dran ist. Enklave, dann haben wir Gelbe Karte, rund 30 SPD bzw. Rot-Grüne nahe Journalisten, gegründet 1971. Dann haben wir GOKO, Abkürzung für Korrespondenzkollektiv. Dann haben wir Millionäre, Korrespondenten der auflagenstarken Regionalzeitung. Dann haben wir Provinzkreis, 25 bis 30 Korrespondenten der Regionalzeitung, gegründet Anfang 1980er, nach dem Bonner Lokalprovinz. Dann haben wir das Rote Tuch oder Rosa Tuch, Journalistinnen, die vor allem politisch über Frauenthemen schreiben. Dann haben wir den Ruderclub, konservative Büroleiter und Chefredakteure. Dann haben wir Salon Wissen. Dann haben wir den sozialpolitischen Hintergrundkreis, rund 20 überwiegend junge Journalisten mit zwei Politikern, Horst Seehofer und Karl Lauterbach, und zwei Experten, mit dem Weggang Seehofer aus Berlin 2008 geschlossen. Dann haben wir Tacheles, Korrespondenten von Regionalmedien, dann haben wir U30, junge Journalisten unter 30, dann haben wir unter 13 Journalisten arbeitende Ex-Stipendianten der Konrad-Adenauer-Stiftung 2005 gegründet, dann haben wir Vino Rosso, 39 deutsche ausländische Korrespondenten gegründet 2002, legt Wert auf guten Rotwein, und dann haben wir den Wohnzimmerkreis, 10 Journalisten SPD-nah, Treffpunkt ist die Wohnung eines der Journalisten, sind von 2008 die Daten, wie man in Deutschland Medien machen kann. Man muss nur in einen von den Kreisen reinkommen, man muss sich beim Networking nicht dumm anstellen, dann kann man sein eigenes Narrativ in die Medien bringen. Ja, das ist Kritik am Journalismus. Darüber könnt ihr mal reden. Aber wir gehen gleich wieder zurück zur Lügenpresse. Haben wir jetzt genug Leute angelockt, dass wir endlich über Nationalsozialismus reden können? Ja. Unbequem und politisch nicht korrekt sind. Mick Knoki, und ich spreche das richtig aus, sagt, die meisten Journalisten kommen ihrer Aufgabe, objektiv zu berichten, nicht mehr nach. Die meisten von ihnen verbreiten ihre persönliche Meinung und wollen erziehen. Und Ralf Weinert Hagenbuchner schreibt uns, ARD und ZDF wirken wie der verlängerte Arm der Bundesregierung. Das sind viele Vorwürfe. Einige positive Zitate haben uns auch erreicht. Aber natürlich reden wir über das, was nicht gut läuft. Und das ist seit einiger Zeit, 2014 war es das Unwort des Jahres, unter so einer plakativen Überschrift zu finden und die heißt Lügenpresse. Ja, Unwort des Jahres ist natürlich auch so ein SJW-Ding. Da sind ja in der Vergangenheit so Sachen wie Opfer-Abo und sowas darunter gelaufen. Ja. Herr Radke, herzlich willkommen. Sie sind uns aufgefallen, weil Sie tatsächlich den Kollegen vom Monitor auch genau mit diesen Dingen ein Interview gegeben haben. Wann oder seit wann haben Sie denn das Gefühl, dass die Berichterstattung nicht mehr so läuft, wie Sie das gerne sehen würden? Ja, zunächst geht es erstmal nicht nur mir so, denke ich, sondern Hunderttausende, Millionen Menschen im Land. Da stehe ich sicher nicht alleine. Und ich denke mal, das ging ungefähr so vor 6 Jahren nach 2010 ungefähr los, dass man das Gefühl hat, es ging erstmal über die Parteien, dass sich das immer mehr egalisierte und sich eine Einheitsmeinung rausgebildet hat. Man konnte wirklich bloß noch partiell Unterschiede sehen aus meiner Sicht. Und sicher, die Grünen werden sich mehr um die Umweltthemen kümmern, die Linkspartei mehr um die sozialen Themen mit der SPD, die CDU war dann mehr so die konservative Seite. Aber in gewissen Fragen, wie dann nachher die EU-Politik denn aufkam, wo denn die ersten Zweifel daran kamen, war es dann doch so, dass da auf einmal alle aus einem Rohr gesprochen haben. Die Euro-Geschichte. Und das ging dann natürlich auch über die Medien. Und da hat man festgestellt, es fehlt eigentlich wirklich im Wesentlichen die Kritik daran. Aber das finde ich also bei der Euro-Krise, also mit Griechenland, mit den Schulden, da haben wir auch eine wissenschaftliche Ausarbeitung von, ich weiß nicht mehr, wie viele Artikel das waren, aber das war während der kompletten Griechenland-Krise, war das von allen Mainstream-Publikationen, was man zu Griechenland gesagt hat. Und hat man festgestellt, dass es sehr einseitig und nicht objektiv in der Berichterstattung gegenüber den Griechen war. Ja, da kann man das zum Beispiel sogar wissenschaftlich nachweisen. Also, und auch nicht irgendwie von so, keine Ahnung, Gender Studies-Wissenschaftlern, sondern von renommierten Wissenschaftlern. Man kann das nachweisen, man kann das nachlesen und man könnte das wissen und man könnte das, man tut sich den Busfahrer hier einladen, der dann sozusagen den Pöbel vertreten darf und dann so eine ungebildete Meinung raushauen darf. Dabei ist das, was er sagt, eine Feststellung, die renommierte Wissenschaftler statistisch erfassen können. Also, Leute, es ist echt hart. Wir haben wirtschaftspolitisch seit den 90ern Einheitsbrei und seit der Großen Koalition ist es auch noch auf andere Bereiche übergegangen. Also, ja, es wird aber wahrscheinlich kein großes Thema geben wie das, wo du nicht im Nachhinein drauf gucken kannst und sagen kannst, da haben aber viele Leute auch uninformiert und viel Quatsch geschrieben. Ja. Weil das macht einfach die Menge wahrscheinlich dann schon. Wäre das auch. Also wenn dann sozusagen die Mainstream Talking Points in den bestimmten Outlets etabliert sind, wird ja auch nur noch sehr viel abgeschrieben. Also. Wir haben nämlich gesagt, es beginnt in dem Moment, in dem wir politisch gar keine sozusagen klare Meinungen mehr haben, sondern alles ein Brei wird. Also die CDU ist nicht mehr die klare CDU, sondern wird durch Frau Merkel sehr in die Mitte gebracht. Die SPD ist nicht mehr die Partei, die einfach klare Positionen vertritt, sondern auch wischiwaschi ist. Das finde ich sehr interessant. Das heißt, Ihnen fehlt grundsätzlich die klare Position, nicht nur in den Medien, sondern in der Gesellschaft. Die Differenzierung fehlt mir. Die Differenzierung zwischen den Parteien. Das ist für mich alles mehr oder weniger jetzt doch ziemlich zusammengerückt. Und die CDU ist aus meiner Sicht nicht bloß in die Mitte gerückt, sondern links der Mitte gerückt. Damit ist ein Vakuum, wenn ich das noch sagen darf, entstanden auf der rechten Seite der Mitte. Und dieses Vakuum hat dann 2013 mit der Gründung der AfD auf einmal eine Ausfüllung bekommen, die für mich persönlich das Gefühl erzeugt hat, es hat jemand das Fenster aufgestoßen und dieser Mief, der Einheitsmief ist auf einmal raus und es ist eine neue Alternative entstanden. Sie haben ja auch, Sie sind Busfahrer in Berlin, Sie sind mittlerweile Mitglied auch der AfD und Sie sind bei Pegida mit marschiert. Haben Sie bei der Berichterstattung über eben, also den Euro haben Sie ja schon gesagt, das war sozusagen einheitlich, was wiedergegeben wurde. Auch die Berichterstattung über Pegida, war das auch so, dass Sie gesagt haben, Lügenpresse? Also darf ich erst mal das mit dem Euro, das ist halt auch immer so eine hundsdämliche Kritik, so wie der Euro eingeführt worden ist. Muss es entweder Umverteilung innerhalb Europa geben und Umverteilung nicht nur finanziell, sondern auch von den Menschenmassen. in die regionalen Standorte, wo zum Beispiel die Wirtschaft ziemlich gut ist. Und das ist einfach strukturell so. Und entweder brauchst du dann auch gemeinsame Staatsschulden und gemeinsame Steuern, oder du hättest den Euro niemals einführen dürfen. Und sowas wird halt nicht oft erwähnt. Also es wird mal, da gibt es ein Spiegel-Interview, ich weiß nicht mehr, ob es von Anfang 2000 oder Anfang 1990 war, von Martin Schulz, wo er meinte, dass die EU halt so verfährt, dass man immer wieder was einführt und wenn protestiert wird, man das halt nur so halber einführt und man dann die Leute für vor unvollendete Tatsachen stellt und man dann halt den Leuten die Pistole auf die Brust hält und dann Rettungsschirm zum Beispiel, dass Staatshaushalt konfisziert werden kann. Also, dass man dann sozusagen eine unvollständige Union macht, die dann nur innerhalb von einer Krise weiter zusammengebaut wird. Ich persönlich, ich finde Europa eine gute Idee, aber ich finde es ziemlich makaber, fragwürdig, arrogant, dass es nicht so stark kommuniziert wird, dass es im Endeffekt auf eine Staatenlösung drauf zugeht. Und da ist halt dann eine AfD, die gegen Europa wettert, halt wichtig in der Demokratie eine Opposition zu sein, die sagt, so aber nicht. Ob das dann am Ende gut ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber die Kritik braucht eine Demokratie, um am Leben zu bleiben. Also, keine Ahnung. Sie beachten, dass ich nicht marschiert bin. Das ist nicht, da geht es nämlich schon mal los. Ne? Und zwar... Wenn man auf Demonstrationen geht, kann man marschieren. Das man ist kann, aber das sind Demonstrationen, denen ich nicht unbedingt folgen würde. Ich bin da doch mehr für den gemächlichen Schritt und nutze auch die Gelegenheit, wenn ich dann mit den anderen Mitdemonstranten und so sagen darf. Ich habe früher selber demonstriert. Ich nehme es insoweit nicht übel. Aber es ist ein typischer Ausdruck, der von den Medien verwandt wird und der gleichzeitig einen diskreditierenden Touch hat, bis hin, dass man das auch in eine nicht so schöne Zeit unserer Geschichte überspielen kann. Habe ich jetzt so nicht gemeint, aber ich verstehe. Da möchte ich mich gegen persönlich verwarnen. Und werde jetzt sagen, Sie sind also mitgelaufen, aber was mich wirklich interessiert ist, wenn Sie Lügenpresse sagen, meinen Sie damit tatsächlich, dass die Gesamtheit der Presse lügt? Die Lügenpresse, das Wort ist ein Schlagwort. Das muss man differenzieren und aufsplitten. Da sehe ich zum Beispiel einen großen Teil Realität, der berichtet wird, selbstverständlich, der allergrößte Teil. Was die Sache dann schwieriger macht, ist, dass auch Halbwahrheiten untergemischt werden, bis hin zu Unwahrheiten. Weiterhin wird dann tendenziell berichtet und daraus ergibt sich dann letztendlich, dass man das Gefühl hat, dass da eine Meinungsmanipulation stattfindet. Und ich sage mal, es gibt Menschen, die spüren das vielleicht etwas früher, es gibt Menschen, die spüren es etwas später und es gibt Menschen, die spüren es nie. Also ich finde eins interessant. Es gibt Wissenschaftler, die Arbeiten drüber schreiben, wo man das deutlich belegen kann. Ja, das gibt es auch. Im Großen und Ganzen wird die Realität abgebildet. Dann gibt es Dinge, wo Sie sagen, da werden Tendenzen abgebildet und dann gibt es auch Unwahrheiten. Haben Sie Beispiele dafür? Absolut. Also ich hätte ein Beispiel dafür. Aber erstmal noch Herr Radke und dann Sie. Herr Radke erst. Also nehmen wir mal, weil Frau Meyersberger fragte nach Halbwahrheiten erstmal bei Pegida, ne? Da nehme ich immer auf jeden Fall, was mir sofort einfällt, ist dieser berühmt-berüchtigte Galgen. Es wäre natürlich jetzt vermessen zu sagen, es war eine Lüge, denn der Galgen war definitiv da. Der bestimmt war, ich glaube, für Merkel und für Gabriel. Fragen Sie mich nicht, ich habe ihn nicht angefertigt. Aber es standen irgendwelche Zettel da dran. Wir stellen fest, es war eine Einzelperson gewesen bei Pegida, der diesen Galgen führte. Wir stellen fest, Kameras waren um diesen Galgen rum. Ich war bei dieser Demo dabei, stand vielleicht ungefähr, wenn man es später in den Medienberichten sehen konnte, circa 15 Meter links von diesen ominösen Galgen, habe ihn aber selber überhaupt nicht wahrgenommen, selbst aus der Entfernung. Es ist, hat sich nachher herausgestellt, ein Lattenjurist gewesen von 3x5 cm in 1,20 Meter Höhe, wo diesen bestimmten Zettel mit diesen Namen da drauf standen. Und die Kameras waren so positioniert, man sah es von unten hoch gefilmt, dass dieser Galgen aussah, also das hätte der französischen Revolution wirklich Ehre getan. Also so muss man es mal sagen. Er war vollkommen praktisch demonstrativ so dargestellt worden und gleich abends in der Tagesschau. Zusätzlich. Aber es gab ihn. Es gab ihn unstrittig. Ja, aber es gab zeitgleich den Galgen bei der Tür. Ich meine, weißt du, der Galgen, das ist ja ein wunderschönes Ding. In Deutschland die schwarze Null haben wir, weil die Griechen pleite gegangen sind und wir ihnen Geld geliehen haben und die uns dann sozusagen die schwarze Null über den Zinsdifferenz bezahlt haben. Das wäre sowas, was man in den Mainstream-Medien nicht unbedingt sofort erfahren kann. Während der Griechenland-Krise, kurz bevor die Flüchtlingskrise losgegangen ist, hieß es, dass Griechenland gegen die Schwächsten ihrer Gesellschaft Widerstand gegen die EU leistet. Und da hat damals die griechische Regierung dem Rettungspaket der EU nicht zugestimmt, weil sie keine weiteren Rentenkürzungen machen wollten. Sie haben gesagt, sie stimmen allem zu, was die EU möchte, außer den Rentenkürzungen. Da konntest du dann bei N24 zum Beispiel lesen, dass die Griechen jetzt auf dem Rücken ihrer Rentner den Euro scheitern lassen wollen und dass das die Rentner am härtesten treffen würde. Das wäre zum Beispiel so eine direkte Manipulation. Eine andere Manipulation wäre zum Beispiel sämtliche Berichterstattung über den NSA-Skandal, weil der NSA-Skandal ist eigentlich überhaupt nicht neu. Das, was das Snowden berichtet hat, ist auch nicht neu. Da gab es 2001 in der Europäischen Kommission einen Bericht darüber, dass die sozusagen die Vorgängerprojekte, die Snowden dann aufgedeckt hat, später hat man ja neue technische Möglichkeiten gehabt, aber als die neueren technischen Möglichkeiten noch nicht vorhanden waren, hat man all die Überwachungsmaßnahmen, die man umsetzen konnte, bereits ausgeschöpft. Und da hat man 2001 in der EU darüber besprochen, dass die Amerikaner, also sich darüber beraten, dass ja die Amerikaner bereits alles abhören. Und da könnte man dann auch zum Beispiel zu den Medien sagen, wenn ihr uns sagt, dass seit dem 11. September plötzlich alles abgehört wird, dann ist das bereits die erste Lüge, die ihr erzählen tut, den Leuten. Weil das war davor nicht anders. Also das ist so, keine Ahnung, es ist einfach nur Horsecrap. Da ist dieser Galgen bei Pegida, der auch gerne bei Antiglobalisierungsprotesten rumgetragen wird, noch das Wenigste. Also, und ich hatte ja immer diese Idee von diesem Kunstprojekt, wo man auf den 20 wichtigsten Plätzen in Deutschland über Nacht so ein Podest mit der Guillotine errichtet. Muss ja nicht funktionsfähig sein, einfach nur aus Pappmaché, weißt du. Nur damit die Regierungsvertreter morgens dann dran vorbeigehen müssen auf ihrem Weg zur Arbeit und sich denken, stimmt, da war mal was 1789. Ja, und ich meine, weißt du... Das wäre Kunst, meiner Meinung nach. Ich bedrohe damit ja niemanden. Ich sage nur, erinnert euch mal dran, was damals passiert ist. Wollt ihr das wirklich wieder? Ja, und ich meine, also Operation Mockingbird von den Amerikanern im Kalten Krieg. Man kann jetzt darüber spekulieren, ob das dann weitergelaufen ist oder nicht. Aber schaut euch einfach mal Operation Mockingbird an. Könnt ihr sogar auf Wikipedia nachlesen, wie stark die CIA die öffentliche Meinung mit beeinflusst hat. Man hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht, man kann den Deutschen ja nicht erlauben, eine eigene freie Presse zu haben. Deswegen müssen wir überall in der Presse Leute unterbringen, damit die Berichterstattung zugunsten des Westens ausfällt. Und also ich keine Ahnung, ich bin ja noch nicht mal mehr so, death to America oder death to EU oder irgend sowas. Ich finde es cool, mit den Amerikanern verbündet zu sein. Ich will auch eine EU haben. Aber sich einfach nur hinzustellen und sagen, da ist keine Beeinflussung, da passiert nichts, ist einfach nur so unglaublich gekrützte Verbalscheiße. Also, wo man sich einfach nur fragen kann, so ihr seid die intellektuelle Pissrinne, die sich über Deutschland ergießt, dann am Montag oder am Sonntag, damit man dann so tun kann, als ob man irgendeinen intellektuellen Diskurs über die politischen Probleme hat. So eine Teilhabedemokratie, wo man die Fragen nur ganz, ganz stark an der Oberfläche ankratzen tut. So nur die oberste Schicht und dann so tut, als ob man irgendwie Demokratie hergestellt hat darüber, dass sich alle mal kurz Gedanken über das Wort Lügenpresse und diesen Scheißdrecksgalgen bei Pegida gemacht hat. Ohne Spaß, Leute. Ihr seid echt ekelhaft. So groß war er, und ebenso, das war nicht der ebenso thematisiert worden ist. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen, dazwischen gehen und diese Opferinszenierung, diese Selbstopferinszenierung von Herrn Radke durchbrechen. Also das erste Mal, aber sie tun halt so. Das ist ja auch ein ganz klassisches, rechtes Narrativ. Wir sind die Opfer, wir müssen endlich zurückschlagen. Das Problem, was das hat mit er überhaupt nicht zum gesagt. Zum einen haben wir hier, wenn Sie von Gleichschaltung reden, dann wissen Sie, glaube ich, nicht, was das bedeutet, gerade im Kontext der deutschen Geschichte. Das haben wir im Moment überhaupt nicht. Und ich bin der Erste, der die Medien kritisiert, habe ich schon ganz oft gemacht, habe ich auf ganz vielen Plattformen getan. Da ist viel falsch, da bin ich sofort dabei. Aber ich halte es im Kontext der Lügenpresse für eine Unverschämtheit, wenn Sie gleichzeitig Lügenpresse sagen und im Nachgang differenzieren wollen. Der Begriff Lügenpresse ist das Gegenteil der Differenzierung. Natürlich müssen wir differenzieren. Aber wenn Sie sagen, ja, wir müssen Lügenpresse schreien, wir schreien Lügenpresse, dann können Sie sich nicht beschweren, wenn Sie mit diesen Galgenleuten in einen Topf geworfen werden. Das ist mein grundsätzliches Problem. Also da müssen wir Leute in Sippenhaft nehmen. Das ist wichtig. Kollektivschuld. Ja, da sind wir auch schon wieder bei Gamergate halt, ne, so. Ja, du musst dich da distanzieren von den ganzen schlimmen Leuten, von denen wir hier gesagt haben, dass sie alle was Schlimmes wollen und so. Nee, und ich meine, Lobo, das ist ein typisches, eine typische rechte Taktik, sich als Opfer zu sterilisieren. Jede Ideologie macht es. Feminismus macht es. Ja. Salafisten machen das. Und bei den Salafisten ist es so, dass immer erzählt wird, es gibt eine große Lüge und dass der Westen toll ist. Und bei ISIS ist es viel besser. Und das ist alles nur Lügenpresse und ihr müsst einfach mal zu ISIS gehen und dann habt ihr dort das Paradies auf Erden. Jede Ideologie macht das so. Ja, hier bei mir in Hannover haben die Salafisten zum Beispiel erzählt, dass irgendwelche Jesiden deren Frauen belästigen und denen ihre Kopftücher abnehmen wollen und so. Ja, dafür sind die Jesiden bekannt. Die laufen im Mittleren Osten rum und wenn sie nicht gerade hier genozidiert, ausgerottet werden von IS-Kämpfern, dann tun sie den Leuten die Kopftücher wegnehmen. Und ja, genau, was ist das nämlich? Die Salafisten sind die wahren Opfer. Denk da mal drüber nach, ne? Ja. Traurigerweise habe ich heute rausgefunden, dass Aras Bajo Jesid ist. Das hat dann doch wieder ein bisschen wehgetan. Weil bisher dachte ich auch so, hey, Jesiden, cool. Aber und ich meine, das Ding ist halt auch, was wir in der letzten Zeit einfach zu stark haben, ist dieses generelle zum Opfer sterilisieren, das Mitgefühl. Also wir haben so Peak-Mitgefühl. So ein Opfer zu sein, ist nicht mehr cool. Habt ihr dieses Video gesehen, wo die beiden Kandidaten von der Bundespräsidentenwahl in Österreich, da sitzen jeder mit so einem Hefter voller Hassbotschaften irgendwie auf dem Schoß. So nach dem Motto, ich krieg viel mehr Mails, bla bla bla. Und ich weiß nicht, der Lobo, das ist halt, weißt du, sie sterilisieren sich zu einem Opfer. Ja, also ja, vor allem, er kritisiert die Medien ja auch viel. Ja, inwiefern denn? Ist das wieder auf diese von wegen, ja, ihr bietet so vielen Rassisten eine Bühneart oder wie? Weißt du, das Ding ist halt, wir hatten 2013, 2014 hatten wir in Deutschland eine Wiederbelebung der Friedensbewegung. Da haben die Mainstream-Medien, also eher 2012, 2013, 14 war schon wieder abgeschwächt. Da hatten wir in den Mainstream-Medien so, oh mein Gott, Querfront, da gehen jetzt die Linken und die Rechten zusammen und die verschwören sich, um keinen Krieg anzuzetteln. Das müssen wir verhindern. Und dieses in den Medien rufen, dass das alles Rechte sind, ja, vielleicht sind dann bei Pegida deswegen mehr sozusagen harte Rechte, weil es in den Medien immer so dargestellt wird. Ich kenne das von Gamergate, wo ich mich mit einem Nationalsozialisten aus England unterhalten habe, der meinte, er hat in den Medien gelesen, dass es hier Videospielspieler gibt, die alles Nazis sind und die Frauen hassen und die Muslime hassen und die Minderheiten hassen. Und dass er total schockiert war, dass hier alle nur über Videospiele reden und über ethischen Journalismus und dass niemand White Supremacy großartig machen will. Und diese negative Berichterstattung, die führt halt auch mit dazu, dass halt so diese wirklichen, richtigen Lunatics dann halt dort auch auftauchen. Also so, ich keine Ahnung. So nicht. Also ich würde mal gerne ein anderes Beispiel geben. Da muss man bloß in den, ich weiß nicht, ob es der letzte Stern oder der vorletzte Stern war, wo ein Herr Willenweber eine Reportage über Sachsen gemacht hat. Wenn ich in Sachsen Ministerpräsidentin wäre, ich würde ihn sofort auf Schmerzensgeld verklagen. Denn nichts, aber auch wirklich nichts, was er dort in diesem größeren Stück über Sachsen, das angeblich braune Sachsen, geschrieben hat, stimmt. Ja, also. Was ist und falsch? Ich sage, was ist falsch? Und da war alles falsch. Also er hat verschiedene Ereignisse aufgezählt, die angeblich beweisen sollten, dass Sachsen ganz braun sind. Und keines dieser Ereignisse ist so gewesen, wie er das dort dargestellt hat. Aber zum Beispiel, der arme Mann hat wahrscheinlich seine Daten von der Amadeo-Antonio-Stiftung bezogen. So kann ich mir das vorstellen, weil die haben ja bekanntlich eine Trefferquote von zwischen 12,5 und 20%. Ja. Also nicht eine Fehlerquote zwischen 80 und 100%? Dann habe ich das gerade falsch schon mal ausgedrückt. Eine Erfolgsquote von 12,5 bis 20%, entschuldigen. Ich habe ja auch schon ein Bier getrunken. Junge Asylbewerber, der in Dresden zu Tode gekommen ist, wo dann in der Nicht-Lügenpresse stand, erster Pegida-Toter. Ne? Ja. Und dann hat sich herausgestellt, er ist von einem Mit-Asylbewerber ermordet worden. So. Ja. Herr Willenweber im Stern stellt das wieder ganz verzerrt dar. Zum Beispiel Bautzen, die dortigen angeblich. Das große Problem ist doch, dass wenn du in den Medien hörst, dass jemand in einem schwarzen Anzug mit einer Waffe Leute niederschießt, dass ein paar Leute hoffen, dass es ein Muslim ist, und dass es ein paar Leute gibt, die hoffen, dass es ein Reichsbürger ist. Das ist doch das Problem, dieses oh mein Gott, irgendwas passiert, irgendwer wurde ermordet, irgendwas, was eine Gewalttat darstellt, die nicht in Ordnung ist, und dann hofft man sozusagen als Propagandist seiner Ideologie das ausschlagen zu können. Und dann natürlich die AfD für eine CDU, die mittlerweile in Deutschland Verreckekurs hat, machtpolitisch ein Problem darstellt, freuen sich natürlich die Alpha-Journalisten, die bereits ihre Netzwerke etabliert haben zu etablierten CDU-Politikern, wenn sie über die AfD oder über die außeroppositionelle Pegida dann sozusagen hier in Anführungszeichen hetzen dürfen. Das ist doch, darum geht's denen doch. Man will sozusagen die Partei schützen vor dem Zugriff von einer neuen Partei, die sich etablieren möchte. Also, so. Ich sage mal, wenn ich mir das hier auf jeden Fall so angucke, hier sind die Hände gefaltet, hier sind die Hände gefaltet. Ich glaube, es ist ganz eindeutig ein Code. Hier will Sascha Lobo offenbar auf einer Metaebene seine Sympathie für Pegida kundtun. Ja, das glaube ich auch. Aha. Den würde ich aber nicht mal einladen. Das guck mal, seine Körperspannung, das ist auch komplett low energy. Er faltet die Hände zusammen wie ein Chorknabe. Das ist eine Raute, das ist eine sehr kleine Raute. Ihr versteht das alle falsch. Der macht die Raute, das Zeichen des Erfolgs. Die dortigen Randalen hatten ihren Ausgangspunkt am Kornmarkt von jugendlichen Asylbewerbern. Kürzlich noch ein drittes Beispiel in Schmölln. Das ging auch durch alle Medien. Da hat ein junger Asylbewerber Selbstmord gemacht am Ende. Es ist der aus dem Fenster gesprungen ist. Ja, der aus dem Dach gesprungen ist. Da hieß es sofort, dort hätte sich... was für ein Gesicht sie macht. So. Welche Sachen, sagt sie jetzt nochmal, welche von den vier Sachen, die alle nicht stimmen? Ein Mob angesammelt, der ihn ermuntert hätte. Es hat jemand aus dem Heim gesagt, sie hätte gehört, dass jemand gesagt hätte, am Ende stellte sich raus, am Ende stellte sich raus, das war eine einzige Frau. Aber und das die hatte ich, das auch nicht selber aber das habe ich aber auch so gelesen. Die hatte das am Ende. Ja, und diese einzelne Frau, vielleicht war das eine Frau, die in der Psychiatrie war, die keine Familie hatte, die sehr lange in einer Anstalt war und die einfach von Psychiatrie nichts hält und deswegen sozusagen die Person nicht in der Psychiatrie wissen wollte, sondern meinte, mach deine eigene Entscheidung. Vielleicht wäre das auch eine Erklärung gewesen. Ich weiß nicht. Muss es eine rechte Erklärung gewesen sein? Keine Ahnung. Vielleicht war das eine Neonazi-Braut. Ich weiß es nicht. Aber das ist dann halt eine Bemerkung von einer Person in einer kleinen Stadt. Und deswegen leben da jetzt die Super-Nazis überall. Das ist so, ja. Aber man darf in anderen Fällen auf keinen Fall von einem auf viele schließen. Das geht nur bei Nazis. Ja, das stimmt. Nur bei Nazis, Rechten, Rechtsextremen, Rechtsgerichteten und so weiter, Nationalisten, Patrioten. Ja, genau, weil das sind ja auch die Sachen, die wo der ganze Hass halt eine Methode hat, wo sich die Leute alle verabreden, um hassen zu gehen, so wie wir damals bei Gamergate halt. Ne? Mhm. Und dieses sich verabreden vom Kölner Dom, das ist ein Einzelfall, zufälliges Zusammentreffen. Das hat auch nichts mit dem Islam zu tun, weil die Leute anhaut und sagt, hier willst du mitmachen gegen die Gruppe. Ja, also das sind tausende Einzelfälle, die zufällig an einem Ort auftreten. Oder zum Beispiel Black Lives Matter Movement. What do we want, Black Cops? When do we want it? Now, fry 'em like bacon, fry 'em like bacon. Und dann tut jemand Cops erschießen und dann heißt, nichts hat mit nichts irgendwas zu tun. Entweder wir nehmen alle in Sippenhaft oder wir nehmen niemanden in Sippenhaft. Also, dass wir alle in Sippenhaft nehmen. Ja, alle gegenseitig in Sippenhaft nehmen. Weißt du, das. Vermaß da lernen heißt siegen lernen. Ja. Genau. Aber dafür, uns betrifft das ja auch nicht mit dem genau überlegen, bevor man in die Tasten haut, weil wir hier reden. Ja. Am Ende ist es dann korrigiert worden. Aber erstmal sind alle aufgesprungen und dann sage ich, es ist aus Sebnitz nichts gelernt worden. Sie erinnern sich vielleicht dieses Sebnitz war der Junge, der angeblich von einem rechtsradikalen Mob mitten im Schwimmbad ertränkt worden sein soll und alle Sebnitzer sollen zugeguckt haben. So. Das ging über eine Woche. Das muss man einmal, man muss die Geschichte zu Ende erzählen, damit man sie versteht. Es stellte sich, also der Herr Biedenkopf war da, Herr Schröder war da, stellte sich heraus, der Junge hat eine Herzattacke gehabt und der rechte Mob war nicht weit. Genau, aber eine Woche lang wurde gesagt, dass Sebnitz ein braunes Nest sei und alle Sebnitzer zugeguckt hätten, wie dieser Junge ertrunken. So, ist das Lügenpresse jetzt mal im Ernst, Herr Lobo? Wenn man sieht, dass die Wirklichkeit tatsächlich erstmal so dargestellt wird, das ist ja ein schwerwiegender Vorwurf. Das ist auf jeden Fall ein Fehler und ich glaube, dass man solche Fehler auch kritisieren kann und sogar muss. Sie glauben, es ist keine Absicht dahinter, wenn Sie sagen, es ist ein Fehler. Das ist der billigste Spruch. Den hat er von einem Politiker gelernt, glaube ich. Das ist echt der billigste Spruch, mit dem man auf irgendeine Verfehlung reagieren kann, ist zu sagen, ja, es gibt Fehler und die werden gemacht. Das ist null Inhalt, gar keine Botschaft, nichts. Das ist nur, ich höre mich gerne im Fernsehen reden. Mann, Lobo. Ich dachte, du meinst diesen schönen Spruch von wegen, den kann man kritisieren und sollte man vielleicht auch. Ja, das gehört ja dazu. Suchen Sie sich was aus, je nachdem, was Ihnen extrem genug ist. Der Begriff Lügenpresse, hinter dem steht ja der Vorwurf einer Verschwörung. Nee, Moment. Das ist nämlich genau das Problem. Hier wird konkret über einen Fall gesprochen und der Lobo sagt, ja, wir können ja deswegen nicht von der Lügenpresse sprechen. Das stimmt auch. Hat er durchaus recht mit, aber er verallgemeinert hier gerade, so wie das alle machen. Und ich habe das letztens auch schon, ich weiß gar nicht mehr, ob's, ich glaube, die Halali war es, an die ich das getweetet habe. Es geht nicht darum, dass man alle als Lügenpresse beschimpft, aber das Problem ist, dass diese Keule rausgeholt wird, sobald man auf konkrete Punkte eingeht. Wenn ich jetzt sage, dieser und dieser Bericht, dann heißt es schon in dem ersten Kommentar dazu, jetzt geht's mit Lügenpresse los, oder was? Das ist das wieder ein Problem mit den Systemmedien. Und von der Verschwörung kann man bei der Brutkastenlüge, finde ich, schon auch durchaus von sprechen. Naja, hat ja nur hunderttausende Iraker das Leben gekostet. Warum? Ja, also das würde ich durchaus als Verschwörung bezeichnen wollen. Sowas wie Games Journal Pros halt eben auch. Aber es gibt halt in vielen Fällen auch einfach, dass die Leute das schreiben, was dieser Confirmation Bias halt, ne? Dass sie sich denken, so, ja, es sind ja überall Sexisten überall und so. Und wenn du dann irgendwelche Themen auf den Tisch kriegst, die da irgendwie reinpassen, dann bringst du die halt. Andere Sachen ignorierst du weg. Ich sag nur heute plus. Ja. im Zug passiert, ist relevant und alles, was man da nicht braucht, ist halt eben nur eine Lokalnachricht. Dass die sich alle verabreden und die Realität völlig anders darstellen. Aber wir müssen doch eins sagen, wo das kommt das her? Genau, wo kommt das her? Von der Republika kommt das her. Von der Republika, das sagen wir euch doch die ganze Zeit. Ulrich, hör doch zu. Guter Stopp auf jeden Fall. Vor allem die Maischberger. Also, ich meine das mit der Realität ordentlich darstellen. Ich war bei der Presseratsveranstaltung, ich erzähle es wahrscheinlich zum 12. Mal, ich war bei der Presseratsveranstaltung in den USA, die wegen einer Bombendrohung evakuiert worden ist, wo dann die Polizei dann neben mir stand und meinte, ihr solltet jetzt alle ruhig den Saal verlassen, weil wir haben eine Bombendrohung. Und mir dann Journalisten hier erzählen, das hat keinerlei Relevanz, das Thema zu irgendwas. Also das war in Bezug auf mangelhafte Gamergate-Berichterstattung, wo dann das Treffen dort evakuiert wird von der Polizei. Und der Grund, warum Anita Sarkeesian überhaupt jemals in die Presse gekommen ist, war eine Drohung, die von der Polizei nicht ernst genommen worden ist. Ich war dann dort mit einer Drohung, die von der Polizei ernst genommen wurde. Und das hat dann nichts mit dem Thema zu tun, während man besprochen hat, dass die Berichterstattung über das Thema falsch war. Heilige Scheiße. Ja. Alter Begriff. Und ich halte nun interessanterweise... Der kommt doch aber eigentlich von autoritären Parteien. Absolut. Von den Faschisten, die haben es benutzt gegen die kritische Presse. Und die Kommunisten haben es benutzt gegen die kritische Presse. Absolut. Das ist richtig. Ganz alt. Aber ich würde hier ein ganz wichtiges Datum, was Herr Radke eben selbst gesagt hat, mit hineinbringen. Er hat von 2010 ungefähr gesprochen. Es ist in meinen Augen kein Zufall, dass 2010 in Deutschland auch das Jahr war, in dem die sozialen Medien groß geworden sind. Wo also neben der Öffentlichkeit in den klassischen redaktionellen Medien auch eine Gegenöffentlichkeit angefangen hat, sich zu entwickeln. Und diese Gegenöffentlichkeit in den sozialen Medien, so sehr ich sie selbst liebe und so großartig ich sie finde, die wird im Moment sehr drastisch bedient durch die Rechte und die Rechtsextremen. Aber jetzt muss ich dazu also nochmal Sie bitten. Die Gegenöffentlichkeit, die ist nur in Ordnung, wenn sie linksgerichtet ist und wenn sie mit der Politik von die Herr Lobo gut findet, nicht übereinstimmt, dann ist die problematisch und man muss zensieren, man muss Fake News einführen als Begriff und man muss Sperrfilter errichten. Ja, außerdem, ich meine, digital sind wir ja auch alle bei Twitter und, also jetzt nicht alle von unseren Zuschauern, aber auf jeden Fall wir hier im Chat und ich auch schon ein paar Jahre länger und ich muss ganz ehrlich sagen, also mir sind da noch keine rechtsextremen Positionen jetzt begegnet. Die mag es da sicherlich geben, aber zu behaupten, das wäre irgendwie, die würden das am meisten bespielen, irgend so ein Quatsch. Also ich meine, ich habe das damals auch gehabt. Es gab mal irgendwie nach diesem Germanwings-Absturz, da gab es so einen wirren Facebook-Post, den mir auch Leute da verlinkt haben, die ich kenne. Von Anonymous, ja. Ja, genau, dieses Anonymous-Ding von wegen, was verschweigt Merkel? Und das war halt auch schon alleine so von wie das aufgemacht war, es war halt Quatsch, ne? Es war wirres Zeug schon alleine in sich und das war so das Einzige, woran ich mich da erinnern kann, wo ich irgendwann mal in meiner Timeline von Leuten, die ich kenne, irgend so was mitgekriegt habe und zu behaupten, dass die Rechten würden da jetzt die sozialen Medien bespielen und hier und die hätten das dann alles erzeugt, das ist halt auch wieder nur zum dass man das alles abwiegeln kann und sagen kann, ja, nee, gibt es nicht zu sehen, weitergehen, das ist alles in Ordnung und ja, es werden Fehler gemacht, aber im Großen und Ganzen ist alles prima. Das Ding ist halt, dass die Medien Angst haben, ihr Machtmonopol zu verlieren. Das ist eigentlich alles. Also die fürchten sich nicht mehr sozusagen die vierte Macht zu sein und die fürchten sozusagen die fünfte Macht. Sozusagen, weißt du, die Blogger oder die organisierten Bürger, NGOs und dergleichen, die Medien fürchten sich einfach nur vor noch weiter sinkenden Auflagen. Das war's. Das ist der Grund, warum da so viel polarisiert wird. Es geht noch nicht mal mehr so stark um Politik. Also, das ist eigentlich nur so, ich habe Angst, dass ich mein Gehalt verliere und deswegen drehe ich am Rad bis zum geht nicht mehr. Das ist eigentlich das, was die Medien machen. Also. Ja. auf das Argument von Frau Lengsfeld einzugehen. Und zwar, also vielleicht, Herr Beobachter, wenn es denn so ist, dass all das, ich habe den Artikel selber nicht überprüft, häufig machen wir Faktenchecks, wenn wir gerade Menschen einladen in diese Sendung. Wenn es so ist, wie Frau Lengsfeld. Was laden Sie denn sonst ein in Ihre Sendung? Sozusagen ein Fakt. Ja, vielleicht wen von der AfD oder so. Wenn wir mal Menschen einladen, dann aber lese ich vorher auch deren Artikel. Ja. Nach dem anderen aneinandergereiht falsch ist, dann muss man das doch irgendwie benennen. Reicht denn das? Also, aber ich glaube, das ist danach passiert. So schlimm, ich finde das Beispiel Zebnitz ganz spannend, dass Sie gesagt haben. Ich habe mich auch ich muss da einhaken. Die Riester-Rente, die war von Anfang an eine Schnapsidee. Wirklich von Anfang an. Dass das in den Medien nicht stärker publiziert worden ist, das ist einfach nur eine Sauerei und eher so ein Ding, was man einfach auch wirklich nüchtern, unabhängig von politischer Prägung analysieren sollte, wie das zustande kommt, dass die Medien so einen Affenzirkus veranstalten, um eine Lüge zu erzählen, dass die Riester-Rente für die kleinen Leute, die jetzt nicht irgendwie 3.000 oder 4.000 Euro netto im Monat verdienen, dass für die Riester-Rente irgendwie was Positives in ihrem Leben bewirken wird. Das ist zum Beispiel so für mich immer noch so ein Rätsel, wie man das durchreichen konnte, dass das die Leute geschluckt haben. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch bei Lebensversicherung gibt es ein Gerichtsurteil von Ende der 80er, dass man das legalen Betrug nennen darf. Dass solche Sachen nicht irgendwie ein Stückchen stärker in der Presse den Leuten erzählt werden. Das wäre sowas, wo ich mich wundern würde, oder? Ich weiß nicht, Uranmunition, wo es auch viel Information zu gibt, was einerseits dafür, einerseits dagegen spricht, wo halt auch einfach nur viele Idioten zu dem Thema kommentieren, außerhalb der Mainstream-Presse und Idioten innerhalb der Mainstream-Presse dazu kommentieren, aber dass sowas zum Beispiel nicht erörtert wird, oder? Fick dich, Maischberger, ohne Spaß. Eine Untersuchung hinterher gemacht worden, wieso das eigentlich passiert ist. Den Artikel von Herrn Willenweber habe ich gelesen und ich komme zu ganz anderer Meinung als Sie, weil ich der Meinung bin, auch dass der Stern ein sehr seriöses Medium ist. Nehmen wir mal Zebnitz, das ist deswegen sehr interessant, das ist ein kollektives Versagen der Presse, und zwar ein kollektives Versagen der Presse, das wir hinterher dann auch festgestellt haben, wo es kam. Das kam eben, die Bild-Zeitung hat das berichtet und dann ist die gesamte übrige Presse schnell draufgesprungen, weil sie gesagt haben, wir dürfen etwas nicht verpassen, bis hin zu der ja so sehr seriösen FAZ, die auch mit übernommen hat, ohne genug zu recherchieren, was da passiert ist. Herr Biedenkopf ist mit dem Hubschrauber hingefahren. Herr Schröder hat dann der war schon ein bisschen vorgewarnt worden. Achtung, der hat die Mutter dann aber nicht mehr mit Fotografen empfangen. Aber da merkte man plötzlich, hier Leute so hinterher. Und das ist das Wichtige dabei, hat die Presse sich ja auch dafür entschuldigt. Und das finde ich ganz wichtig. Sie hat klar gemacht, wir haben hier versagt. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass die Presse auch dann sagt, hier gibt es gleichzeitig hat die Presse Gamergate kalt weggelächelt und hat gesagt, fickt euch, ihr scheiß Nerds. Fickt euch, wir haben die Macht und wir schreiben in unseren Blättern hier, dass ihr alle hasserfüllte Frauenhasser seid. Und dann könnt ihr selber sehen, wie ihr damit zurechtkommt. Leckt mich doch am Arsch, haben sich entschuldigt. Weil sie einmal auf frischer Tat ertappt worden sind, haben sie sich entschuldigt. Was hat mir Zapp das Medienmagazin geschrieben? Ja, das ist nicht so eindeutig, wie sie das darstellen. Journalistische Verfehlungen, nein. Da gibt es auch viele Leute, die das kritisch sehen, was die SPJ da gemacht hat. Und tralala. Ja, kritisch sehen schön und gut, aber die Argumente, die wurden halt nie auseinandergenommen. Das ist halt so einfach auch nur, selbst die ganzen anderen Themen, die man weglassen könnte, wenn du dir einfach nur Gamergate anschaust und dir überlegst, wie lange mangelhafte Berichterstattung zu dem Thema vorliegt in der Presse und du dir dann einredest, dass es nicht woanders auch Probleme gibt. Das ist eigentlich dann nur unglaublich naiv. Und ich keine Ahnung, das ist, Es ist Fremdschämen, wenn ich mir das angucke. Ich meine, die Maischberger glaubt ja vielleicht auch, dass sie irgendwie was Ordentliches macht, wenn sie da hockt. So, ich denke jetzt auch nicht, dass er da irgendwie böse Absichten hat mit dem, was er da macht. Aber da ist so eine Betriebsblindheit in den etablierten Medien. Einfach so viele Möglichkeiten der Einflussnahme durch diese Blindheit ermöglichen, dass du ja noch nicht mal eine richtige Verschwörung innerhalb der Medien brauchst, sondern auch einfach nur einen Geheimdienst oder eine ziemlich gute Aktivistengruppe, die sehr einfach dann Einfluss nehmen kann. Also, keine Ahnung. Ja, eben. Also diese ganzen Netzwerke, teilweise, also diese Namen, die du heute vorgelesen hast, haben die meisten von uns sicherlich noch nicht gehört, aber sowas wie die Republika ist ja ganz offen, ne? Und da, ja, da rennen die Leute hin und die schmücken sich ja damit. Du siehst ja dann wieder die ganzen Journalisten, das ja im Stream gestern auch gesagt, wie ich da meine ganzen knapp über 30, unter 30 Lokaljournalisten hier gesehen habe aus Hannover mit Republika-Logo in ihrem Profilbild. Und das ist für die ja wie eine Auszeichnung, dass sie da hingehen und sich da mit den Guten dann unterhalten und so. Ja, also... Ja, das reicht zum Virtue Signaling. Und ja, also auf der anderen Seite stellen sie sich dann hin und sagen, ja, wir haben eine Haltung und bei uns gibt es nur eine Sicht von allem. Ja, und die Haltung, die wird halt auch nie genauer erörtert. Ich meine, wenn zum Beispiel die Welt als Leitbild hat, dass sie pro Israel sind, ich finde das gut, ich bin auch pro Israel, aber das wird halt auch nicht unbedingt so klar kommuniziert. Ich weiß nicht. Das ist halt so, der Journalismus, der muss sich erstmal an die digitale Welt gewöhnen, weil es halt sehr einfach ist, dummes Geschwätz von egal wem zu überprüfen. Das haben sich noch nichts daraus gelernt. Herr Radke? Denn dieses Muster wiederholt sich in der Berichterstattung. Und das wiederholt ständig. Sich auch bei Ihnen. Ja? Sie haben zum Beispiel Anfang November einen Artikel geschrieben, Linke für Trump, Sie bloggen ja, was ich grundsätzlich begrüße. Das wird sehr weit verbreitet auf vielen anderen Plattformen und Sie bloggen. Und in diesem Artikel stehen einfach absolute Unwahrheiten. Zum Beispiel, dass Susan Sarandon und Matt Damon Trump unterstützen. Also ich habe das alles Quelle, verlinkt. Ihre Quelle ist eine nachgewiesene Fake News. Das heißt Falschberichterstattung. Das ist ein Scherzartikel gewesen. Also, Wer hat denn definiert, was eine Fake News ist? Welche Quelle war das, wenn du wirklich über die Quellen reden möchtest? Sag es. Sag mir nicht einfach nur, welches Attribut du mit deinem beschränkten Verstand, Mr. Sascha Lobo, dem auferlegt hast, sondern sag mir bitte die Quelle. Wenn du einfach nur sagst, das ist nachgewiesene Fake News, ist es in etwa so wie, der ist Jude oder der ist Kommunist. Das gilt nicht in der Debatte. Es tut mir leid, Mr. Lobo. Es gilt einfach nicht. Das ist dummes Geschwätz. Er hat jetzt einfach so zwei Klammern an beide Seiten dran gemacht. Ja, gesagt hier. Und jeder kann dieses Interview angucken. Eben, und ich glaube nicht, dass da eine Puppe saß, sondern da saß Susan Sarandon. Eben auf richtig, so, ja, absolut. Also, nur willkommen in Deutschland bei unserer Talkshow. Ihr mit Politik gemacht. Mit der Frage, Susan Sarandon oder nicht Susan Sarandon. Aber auch. Wie er sich freut, ja, genau, dass er sie klein macht. Ich habe mir dein Interview mit Susan Sarandon angeguckt und ich lache darüber, denn das ist von der Fake News Seite. Ja. Und ich finde es vor allem wichtig, wenn es darum geht, ob du eine protektionistische Wirtschaft haben möchtest. Also in der Policy weniger global zu handeln als USA. Weniger Internationalismus zu haben. Da finde ich es wirklich sehr wichtig, was Susan Sarandon dazu sagt. Das ist ja, wirklich auch. Das, was die meisten Leute am stärksten wirklich betrifft. Oder die Amerikaner, wenn sie von Lebensmittelmarken leben, was eine verdammt hohe Anzahl von Amerikanern ist, dann denken die sich bestimmt, wenn sie mit der Lebensmittelmarke im Supermarkt stehen und bezahlen und wissen, hey, mir geht es wirtschaftlich total scheiße, ich kriege nichts hin, hier ist ein strukturelles Problem in meiner Stadt, alle Leute ziehen weg in die größeren Städte, die denken sich bestimmt, Susan Sarandon, what would you do? Weißt du, Ja, Mondaffe sagt übrigens gerade im Chat, dass die Fake News-Seite die Washington Post war. Okay. Ja. Ja, also, oder auch, sagen wir mal, nehmen wir mal Reizthema aus Deutschland. Ob jetzt das, was hier ein Flüchtling, wenn der sich irgendwie einen Ball schnappt und in Regionalexpress geht und da irgendwelche Leute hackt, ob das ISIS ist oder ob das nur ein verwirrter Einzeltäter ist. Das ist auch interessanter, als ob irgendwo Susan Sarandon wirklich Trump unterstützt oder nicht. Nein, Susan Sarandon ist viel wichtiger. Was auch ein Thema wäre, David Sonboli, David S. Also die Schlagzeile des Artikels ist: Susan Sarandon, die Angst vor Trump ist nicht genug für mich, um jemanden mit einem Korruptionsding wie Hillary am Bein zu wählen. Also sie hat weder Trump unterstützt noch sonst irgendwas. Anscheinend hat sie einfach das gesagt, was, denke ich, viele Amerikaner gedacht haben. Scheiße, der eine ist ein Verrückter, die andere ist eine korrupte Verbrecherin. Wen zum Teufel soll ich hier überhaupt wählen? Ja, eindeutig Fake News. Ja, ich finde, die Entscheidung brennt den ganzen Laden nieder. Aber wenn ihr korrupt seid, finde ich immer noch klüger, wie komm, wir machen weiter mit so, wie ihr habt. Muss ich auch sagen, ist mir auch sympathischer. Ja. Also ich habe den Artikel von der Längsfeld jetzt natürlich nicht gesehen, vielleicht müssen wir uns den nochmal irgendwie anschauen. Aber ich würde mal darauf tippen, dass wahrscheinlich irgendjemand gesagt hat, dass Susan Sarandon deswegen dazu aufruft, ihn zu wählen, so wie auch Leute gesagt haben, dass Michael Moore dazu aufruft, Trump zu wählen und halt eben... Naja, also wenn man sich das Video von ihm anguckt und ja, ein bisschen normal denkt, dann kann man das so interpretieren. Er wollte das sicher nicht so sagen, aber... Nee, wollte er auch nicht. Und das, was danach kommt, macht es halt auch klar. Aber der Ausschnitt wurde natürlich entsprechend gewählt, um das natürlich dann auch so aussehen zu lassen. Ja, aber ist schon verrückt, dass jemand... Also er muss ja auch gewusst haben, dass man ihn aus dem Zusammenhang zitieren kann. Keine Ahnung. Trotzdem so einen Text runterzuleiern, okay. Naja, das ganze Ding im Kontext war ja auch so ein großes, ihr seid zu dumm. Irgendwie, ja. Ne? Hat irgendwie funktioniert, muss ich schon sagen, die Taktik. Ja, also dieses ihr seid zu dumm ist halt auch so, Alter, ich werde dir das Maul mit Kuchen stopfen, bis du nicht mal links und rechts voneinander unterscheiden kannst. Ist halt, weißt du, das... Ich meine, was sagt das über eine politische Richtung, wenn ihre Satire sozusagen die beste Werbung für den Gegner ist? Ja. Ja, der Artikel, auf den Sie verlinken, da sind Sie drauf reingefallen. Ebenso wieder. Wir haben heute die Situation. Beide gleichzeitig redend macht keinen großen Sinn. Da kann sich jeder informieren. Der Artikel steht. Ich habe ihn mir angeschaut. Es gibt bei Susan Sarandon ist es zweifelhaft. Bei Matt Damon ist offensichtlich die Quelle gar nicht er. Der Link, den Sie da mit angefügt haben, führt zu einem Interview, das nicht von ihm ist. Und da kann man dann sagen, gut, aber das ist erstmal verbreitet, dann ist es in der Welt. Aber sie blockt privat. Ja, klar sollte man da auch einen gewissen Anspruch stellen, aber hier sprechen Leute wie Maischberger, die eine ganze Redaktion am Arsch hat, die für sie den Kram recherchiert, und Lobo, der ordentlich Kohle dafür kriegt, dass er schreibt. Und zwar von richtigen Magazinen. Und die Frau Längsfeld hat einen privaten Blog, auf dem sie einen Fehler gemacht hat. Und darüber reden wir jetzt, statt über die Ethik in der Presse zu reden. Super. Ja, statt über das, was dann theoretisch die Professionellen richtig zu machen haben, reden wir jetzt darüber, wenn ein Amateur sich so geschädigt von der mangelhaften Berichterstattung fühlt, dass er sich sagt, ich mache das selber, dass der dabei einen Fehler macht. Das ist dann wie wenn du kein Gas-Wasser-Heini findest und dann halt selber einfach mit dem Presslufthammer dein Bart niederreißen tust und dann irgendwas hinklatschen tust. Darüber reden wir, aber nicht über die mangelnden Gas-Wasser-Heinis. Das ist so dieses so, ja, wow. Ich habe sie noch nicht. Sie korrigieren ihre Fehler nicht. Sie ignorieren ihre Fehler. So. Sie schalten nicht mal die Kommentare frei. Oh, ich bin Sascha Lobo. Ich will nur dein Bestes. Guck mal, wie bedrückt ich gerade gucke. Die schalten nicht ihre Kommentare frei. Diesen Vorwurf könnte man jeder zweiten von deinen Kolleginnen auf der Republika machen. Machst du aber nicht. Du machst ihn einer Privatbloggerin. Ja, und vor allem einer Person, die sich an der demokratischen Wahl gestellt hat. Im Gegensatz zu euch ganzen Aktivisten-Idioten. So, Herr Vorwerk, ich würde gerne. Warum können Sie das habe ich. Herr Vorwerk, also wenn ich Fehler gemacht habe, dann. Sie sind Medienwissenschaftler. Was mich interessiert, ist die Frage, weil jetzt auch Herr Radke am Anfang gesagt hat, er ist nicht alleine. Mhm. Es sind 100.000, es sind Millionen mit diesem Misstrauen gegenüber den Medien. Das ist wirklich ein Punkt, da lese ich mal so eine Studie und mal so eine, um selber auch die Frage beantwortet zu haben, haben die etablierten Medien, also ARD, ZDF, die Zeitungen, die großen Markenzeitungen sozusagen, haben die tatsächlich in den letzten Jahren dramatisch an Vertrauen eingebüßt? Ja. Von einer Vertrauenskrise kann meines Erachtens überhaupt nicht die Rede sein. Warte. Das Ding ist, wir haben mittlerweile das Internet, man kann sich ziemlich einfach informieren, wo Leute dumme Scheiße reden und deswegen nimmt euch keiner mehr ernst. Über das Internet habt ihr jede Macht verloren. Das Einzige, was euch übrig bleibt, ist Quellen zu nennen und versuchen, objektiv zu sein. Wenn ihr das nicht macht, werdet ihr als Journalisten untergehen. Ihr werdet einfach nur untergehen. Ansonsten habt ihr noch Propaganda, die ihr machen könnt, à la Fox News, à la Social Justice, Buzzfeed, Gehirnscheiße, so eine politisch geneigte Seite mit einem extremen Bias oder objektiv dazwischen gibt's nichts mehr. Und durch das Internet kann man einfach so einfach nachvollziehen, wo du als Journalist dich nicht richtig verhalten hast, wo du einen Fehler nicht zugegeben hast und wo deine Publikation dumme Grütze erzählt hat, dass einfach nur diese Offenheit gegenüber Fehlern und sich Fehler einzugestehen und zu korrigieren, dass das viel wichtiger geworden ist, wie es in der Vergangenheit mal gewesen ist. Weil, ja, dieser Spruch von ihm erinnert mich an hier diesen, wie hieß der, Chemical Ali oder wie sie den genannt haben, diesen Typen, den Außenminister da vom Irak, der, als die Amerikaner schon kurz vor Bagdad standen, gemeint hat, die Ungläubigen begehen reihenweise Selbstmord vor den Toren von Bagdad und solche Sprüche. Ja. Also wir haben sozusagen, aus den Umfragen wissen wir, wir haben über die Jahre hinweg stabil in etwa die gleiche Verteilung. Ja. 40-60, 40% trauen den Medien, 60% trauen den Medien wenig oder gar nicht. Das heißt, das ist 60-40. Phänomen. Die Mehrheit, es ist alles in Ordnung, nur die Mehrheit der Leute traut den Medien nicht. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier gar nichts zu sehen. Super. Ist skeptisch. Aber das ist ja auch gut so. Also wir wollen ja nicht, dass alle Bürger sozusagen jetzt vorbehaltlos Herrn Wickert folgen oder Frau Maischberger folgen. Ich finde das schon richtig. Ja. Was? Wickert Befehl, wir folgen oder was? Der hat da eben schon so ein, eine gute Pose gemacht, auf jeden Fall, die ich da gestoppt hatte. Der wird langsam auch so und so. Dass wenn ältere Leute irgendwann meinen, ihnen wäre alles erlaubt, weil sie älter werden. So kommt er mir gerade ein bisschen vor. Ich habe gar nichts dagegen. Aber dennoch von oben ist das vielleicht nicht so gut. Also das ist auch so, also diese 60-40 ist ganz gut. Bei manchen Themen geht es hoch. Ukraine-Krise zum Beispiel ist die Glaubwürdigkeit gering. Hast du denn gerade mit seiner Hand gemacht? Habt ihr das gesehen? Ja. Der winkt damit. Bei manchen Medien geht es immer. Bei der Ukraine-Krise ist es halt auch zu Recht hochgegangen. Wir hatten A, eine Desinformationskampagne von den Russen und B, schlechte Journalisten. Und ich wette mal, um Köln rum sieht es genauso aus. Ja. Und in der Ukraine haben wir halt auch Nationalsozialisten unterstützt, die ukrainische Volksseele als die. Das ist aus der Kornevolk bestimmt hat. Aber wenn irgendwo ein Bürgerkrieg ist, schickst du halt gerade den Verrückten dann halt Waffen, damit sie sich widersetzen. Das ist halt auch so ein Ding. Aber das könnte man auch mal der Bevölkerung erklären, warum man das denn so macht, dann in solchen Fällen. Die Glaubwürdigkeit wieder höher bei öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der steht vorne. Aber insgesamt kann man sagen 60-40. Das heißt also, das, was Herr Radke beschreibt, ist zwar einerseits richtig, aber es ist andererseits kein neues Phänomen. Ja, das Misstrauen ist kein neues Phänomen, aber was sozusagen in der Tat neu ist, es gibt sozusagen, wenn man so will, innerhalb dieser Skeptiker, in der Mehrheit der Skeptiker, gibt es einen harten Kern. Einen harten Kern, zu denen auch Herr Radke gehört. Das sind diejenigen, die sich auch tatsächlich in den Umfragen zum Vorwurf der Lügenpresse oder zur Position der Lügenpresse bekennen. Ja. Die sagen, ja, da ist Lügenpresse. Ja. Und dann gibt es nochmal die Ultras, die wir hier auch gesehen haben, die sich auch öffentlich dazu äußern. Also sind die mit den, das sind die Gewalttätigen auch? Ja, nicht unbedingt Gewalt. Also ja, weit will ich nicht gehen, aber die dann auch mal sagen, Lügenpresse, halt die Fresse. Gut, es gibt also, die sagen schon, das einfach so. Sagen die einfach, Lügenpresse, halt die Fresse, nur um ihrem Ärger mal Luft zu machen. Ne? Also wenn ich auf einer Demo einen ganzen Tag rumlatsche, dann trinke ich da ungefähr ein Sixer Bier und dann schwätze ich an dem Tag auch mal ein bisschen Scheiße. Also ich finde jetzt nicht unbedingt, dass auf einer Demo du jetzt so die beste Kritik aller Kritiken irgendwie erhaschen kannst. Also, ich finde halt, deutsche Polizisten schützen die Faschisten irgendwie oder Mörder und Faschisten, was immer gerne gerufen wird, bei linken Demos auch nicht besser. Als jemanden, der die Medien pauschal als Lügenpresse bezeichnet. Nur das wird nicht diskutiert. Ja. Und ich meine, wir haben ja mittlerweile auch ein paar Sachen aufgezählt, die man wirklich mal erörtern sollte, was auch wichtig für die Demokratie ist. Aber wir sprechen gerade über Leute, die auf einer Demo irgendwelche Parolen brüllen. Ja, die wirklichen Probleme im Land. Ja. Aber es ist ja prononciert. Das sind, ob ich mal die Zahlen eben noch, also 12%, etwa 12% der Bevölkerung sind sozusagen bekennen sich zu der Lügenpresse und 1-2% demonstrieren dann auch nach außen. Darf ich das an einem Thema diskutieren? Und zwar, natürlich dürfen Sie das, solange keine Gewalt angewendet wird. Nein, die sagen, man kann jeder seine Meinung sagen, aber Sie haben doch völlig recht. Aber ich habe das nur noch mal versucht einzuordnen. Ich möchte trotzdem gerne das an einem Thema diskutieren, wo das auch von Ihnen in dem Interview gesagt wurde. Ein Punkt, an dem sehr viele angefangen haben, die Medien sehr kritisch zu sehen, war die Berichterstattung über die Flüchtlingskrise. Und da gibt es tatsächlich eine neue Studie, über die ich gerne reden wollte, mal Sie einen klaren Befund herausfindet, wie berichtet wurde. Selbst jahrelang Zeit- und Spiegel-Journalist, eine Koryphäe eigentlich auf seinem Gebiet, wenn der sagt, 82% der Berichte waren positiv, dann scheint ja darin begründet zu sein, dass Herr Rath gerecht hat. Sie haben etwas berichtet, was an der Realität liegt. Warte kurz, bevor das kommt. Wir haben in Deutschland haben wir eine Quote von 80%, was PR ist, was Meldungen in Medien betrifft. 80% ist PR von NGOs, Thinktanks und Unternehmen. 20% sind Nachrichten. Parteien würde ich da noch mit einfügen. Wie vorbeiging? Meinst du etwa sogenannte Fake News? Nicht unbedingt Fake News, aber gezielt platzierte Informationen. Ja, fabricated News. Also, ich meine, ein Think Tank, der sich wirklich auskennt, wenn der News unterbringen möchte, das ist ja nicht per se schlecht oder von einem Verein oder von einer NGO oder von einem Unternehmen, aber einfach nur diese Quote 80% sind von Interessensverbänden in die Medien gestreut, ist schon irgendwie eine recht hohe Quote. Und das wird Marketingstudenten an der Uni gelehrt. Also wenn dann da jemand den Fakt angreifen möchte, dann ja, mach mal. Also die Studie ist schon sehr, sehr wertvoll. Sie ist noch nicht publiziert. Wir können das noch nicht überprüfen. Wir müssen also ein bisschen vorsichtig sein. Soweit ich weiß, beziehen sich die 82% auf die Artikel, in denen das Schlüsselwort Willkommenskultur kommt. Also nicht alle Berichte. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist die Studie, auf die ich schon eine ganze Weile warte, wo man festgestellt hat, dass das korreliert auch mit der Indexing-Theorie. Die werden Sie wahrscheinlich, wenn Sie die Studie veröffentlichen, auch erwähnen, dass eben während der Flüchtlingskrise einfach so dieser Medienhype entstanden ist, dass entweder bist du pro Hitler oder du musst verrecke Deutschland sein. Also dass du super Willkommenskultur an den Tag legen musst, weil sonst die Welt untergeht und dass überall in den Medien dasselbe Bullshit gekommen ist. Und ich selber als jemand, der sich in Sachen Flüchtlingen für das Thema schon sehr, sehr lange informiert hat und sehr viel auch schon drüber gelesen hat. Ich fand während der Flüchtlingskrise, fand ich das einfach nur schon richtig ekelhaft, dass man das nicht thematisiert, dass das Flüchtlingshilfswerk nicht genügend Geld hat, um die Flüchtlinge zu versorgen, die man auf der Welt hat. Wir aber jetzt plötzlich alle die Flüchtlingskultur für uns entdeckt haben und die Willkommenskultur. Das fand ich so richtig ekelhaft und erbärmlich. Dass es nicht irgendwie weiter in den Köpfen angekommen ist von den Journalisten, die das dann vielleicht auch mal irgendwie darüber Bericht erstattet hätten, dass halt auch einfach die UN, ja, dass die UN auch einfach Geld braucht, wenn sie sich um Flüchtlinge kümmern soll. Und deswegen finde ich diese komplette Willkommenskultur einfach nur fadenscheinig. Weil wirklich den Leuten helfen vor Ort will man nicht. Wirklich mehr dort investieren will man auch nicht. Also macht eigentlich nichts vor Ort und sagt aber, wenn ihr dann aber hierher kommt, dann geht's euch gut. Also das ist halt so, wer sich mit dem Thema Flüchtlingen auseinandersetzt und wirklich mit ich so pro Humanity, ich will allen helfen, Gedanken gut ankommt, also da würde ich mich wundern, dass dann die Person in Sachen Willkommenskultur wirklich eine positive Meinung hat. Da würde ich mich stark wundern. Also, aber diese Feinheiten müssen wir mal weglassen. Also was aus der Haller-Studie, aber auch aus anderen Studien hervorgeht, wir haben bis zum September 2015 eine sehr, sehr positive und sehr einheitlich konsonante Berichterstattung. Danach nicht mehr? Da gibt es einen Punkt, an dem die Sache kippt, sowohl die Bevölkerungsmeinung als auch die veröffentlichte Meinung. Ich führe das darauf zurück, ich kann mich noch erinnern, irgendwann im September stand plötzlich bei mir in der Küche die 1 Million. Also jetzt in Form in der Zeitung, beim Frühstück, aber da stand plötzlich die 1 Million im Raum. Und da fingen auch alle an zu fragen, wie soll denn das gehen? Wie ist denn das zu schaffen? Das war der Punkt, an dem die Bevölkerung Silvester hat und die Veröffentlichung gemacht. Silvester kam noch dazu. Nein, nicht Silvester, sondern im September 2015. Und Silvester kommt dann der nächste Schub. Das war ein echtes Die Frage ist aber tatsächlich, warum so viele Kollegen offensichtlich positiv berichtet haben. Herr Lohmann, haben Sie darauf eine Antwort, warum so viele Journalisten, jetzt sage ich mal unvorsichtig, euphorisch berichtet haben? Ich würde nicht euphorisch sagen, aber ich würde schon sagen froh. Und natürlich muss man in dem Kontext sehen, dass auch Journalisten so eine Empfindung haben für die Gesellschaft zum einen und zum zweiten auch Kinder ihrer Zeit sind. Und in dem Moment war in Deutschland, nach dem, was ich in meinem Umfeld gesehen habe, aber das zählt vielleicht nicht so sehr, aber auch in dem, was ich in sozialen Medien, die habe ich sehr intensiv beobachtet. Rechten sozialen Medien hat er sich angeguckt und da hat er dann jetzt diese, die ja so stark bespielt werden seit 2010 schon. Ja, aber da kommt er ja gar nicht mehr hin, weil er als ordentlicher Progressiver ja wohl eine Blockliste hat. Er hat doch gesagt, in seiner Umgebung. Ja, aber er hat sich ja auch die sozialen Medien genau angeguckt, hat er auch gesagt. Da hat er dann die Twitter-Startseite angestarrt. Da war eine allgemeine Freude darüber, dass in einem Land mit der Geschichte von Deutschland Kriegsflüchtlinge, ganz offensichtliche Kriegsflüchtlinge, gleichzeitig hat man ganz offensichtliche Kriegsflüchtlinge aus den Kriegsländern Marokko, Algerien, Tunesien. Der erste Flüchtling, mit dem ich gesprochen habe, kam aus dem Iran. Als Lehrer, so der ein besseres Gehalt haben wollte, kann ich auch verstehen, kann ich nachvollziehen. Aber das sind nicht unbedingt ein Kriegsflüchtling. Das war ein ganz offensichtlicher Kriegsflüchtling. Ich habe dem aber auch gesagt, dass zurzeit die Jesiden massenhaft getötet werden, dass dann Genozid. Das schon, du wolltest jetzt sagen, massenhaft den armen Salafistenfrauen ihre. Nein, aber das. Dass die Jesiden zurzeit, also dass dann Genozid verübt wird und dass er den Platz von jemandem einnimmt, der auf jeden Fall dort getötet wird. Und dann fand er das nicht so toll. Aber ich dachte mir, das will ich ihm auch sagen. Ich bin ja, weißt du, ich meine auch zu ihm, ich kann es verstehen, warum er hier ist und meinte aber auch zu ihm, dass er halt jemanden, der vom Völkermord bedroht ist, den Platz weggenommen hat. Also, Bilder aus. Da ist doch Platz für alle da. Ja. Aleppo. Ganz offensichtliche Kriegsflüchtlinge positiv begrüßt werden können. Und die Freude darüber kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass das als Phase betrachtet werden muss, so wie fast jede Berichterstattung verschiedene Phasen hat. Ich will sagen, dass es über ein paar Wochen eine tendenziell positive Berichterstattung gab und man versucht hat zu sagen, ja, wir müssen mit dieser Situation zurechtkommen oder wir schaffen das, ein völlig normaler Satz aus meiner Sicht, der skandalisiert wird. Das halte ich für normal und ich halte es für ebenso normal, dass man natürlich auch die negativen Punkte berichtet. Und da ist der Hinweis sehr wichtig, dass es eben nicht... Du findest es normal, Lobo. Du und deine Clique, du und deine... Ich nehme dich jetzt in Sippenhaft, Lobo, aber sobald man nur irgendwas Negatives während der Flüchtlingskrise gesagt hat, war man pro Hitler. Deutschland war noch nie so hart gespalten wie während der Flüchtlingskrise, wo ich das in letzter Zeit irgendwo miterleben konnte. Man war entweder pro Deutschland verrecke oder pro Hitler. Das war das, was es gab. Und ich finde es auch schön, dass wir syrische Flüchtlinge aufnehmen. Syrische Flüchtlinge, nicht algerische Flüchtlinge, nicht tunesische Flüchtlinge. Ich bin auch dafür, dass man tunesischen Migranten ein Visum erlauben kann. Aber während der Flüchtlingskrise wollte man syrische Flüchtlinge aufnehmen. keine, was weiß ich, aus Nordafrika oder aus Ländern, wo du einfach so eine schlechte Entwicklung hast, einfach gesellschaftlich, weil man dort, weiß nicht, konservativen Islam total geil findet, dass einfach das Leben im Vergleich zu uns hier wesentlich schlechter ist. Und aber dass, wenn du dann einfach nur hierher kommst und du dann nicht irgendwie einen Erziehungskurs bekommst, so nach dem Motto Islam scheiße, Kinderehen scheiße, töte die Kuffar scheiße, dass wenn du das nicht in die Köpfe von den Leuten reinbringst, dass wir uns hier unseren Lebensstandard einfach nur kaputt machen und dass die Muslime, die unzufrieden in ihren Ländern sind, ihre Kulturgüter mitbringen, die ihre Länder scheiße gemacht haben und dann unsere Länder auch scheiße machen. Das ist das Problem, weil man sich das nicht erlauben kann, eine Kultur irgendwie auch mal zu kritisieren. Ich als Deutscher, ich finde es wunderbar, dass man Kultur kritisieren kann. Ich kenne es selber sehr gut von unserer Nazi-Zeit-Kultur, die man sehr stark kritisiert. Und deswegen würde ich gern auch mal irgendwie die muslimischen Länder kritisieren. Wie oft sie selber daran schuld sind, dass ihre Länder in Schutt und Asche liegen. Und darüber kann man aber nicht reden. Dann ist man irgendwie eurozentrisch und man ist gegenüber anderen und bla bla bla und Gehirngesocks, Alter. Ohne Spaß. Lobot. Dummes Stück Scheiße. Was ich jetzt noch dazu sagen wollte, auch wenn es schon eine Zeit lang her ist, dass der Lobo geredet hat, er hat was von tolle, also so einem Instinkt, wenn die Flüchtlinge aus Kriegsgebieten kommen, dass man sich dann freut. Wo war denn diese Freude im Jugoslawien-Konflikt? Die habe ich da gar nicht gesehen. Also da wurde nicht auf einmal getrommelt und gefeiert und an Bahnhöfen irgendwie wurden Aufzüge veranstaltet. Also die muss frisch gewachsen sein, auch diese Kultur. Vielleicht auf der progressiven Kacke, die jedes Jahr von der Republika versprüht wird. Da hat man halt vielen Leuten auch gesagt, dass sie wieder nach Hause gehen, so in Anführungsstrichen. Also ich habe das ja damals auch erlebt, dass viele von den Kindern dann bei mir in der Klasse dann saßen, plötzlich irgendwelche Kinder, die nicht richtig Deutsch gesprochen haben und die ganzen in der Schule geschlafen haben, weil die nur in so einer Containersiedlung da irgendwie untergebracht waren an der Hauptstraße. Und aber die haben halt über die 3-4 Jahre, die sie da waren, haben die halt Deutsch gelernt und das ist alles... Also die hätte man auch hier behalten können. Aber da hieß es dann so, nee, jetzt habt ihr eure kostenlose Ausbildung hier genossen. Dann geht man schon wieder zurück nach Hause. Und die meisten von denen sind dann halt nach Kanada, nach Australien und nach Amerika und nicht zurück nach Hause. Weil da gab es kein Zuhause mehr. Und das ging da auch. Ich meine, es war auch nicht das Ende der Welt. Ne? Also die Leute, ein paar von denen habe ich auch noch Kontakt. Das sind dann glückliche Menschen geworden, nur halt nicht in Deutschland. Ne? Und das ist, das ist jetzt nicht das Ende der Welt. Und so ist das halt. Ne? Deutschland ist auch nicht Amerika, Kanada oder Australien. Muss ich ganz klar so sagen. Und also dieser komische Kram von wegen, wir sind jetzt hier die Retter der Welt, das ist auf jeden Fall noch nicht so lange der Fall. Das Ding ist halt, man kann ja auch Retter der Welt sein, aber dann schick bitte genügend Geld zur UN. Dann macht es auch. Das ist mein großes Problem. Man inszeniert sich als Retter der Welt, aber man macht es nicht. Man übernimmt nicht die Verantwortung. Man gibt kein Geld zum UNHCR. Und da frage ich mich dann so, man fühlt sich jetzt nobel und gut und macht noch nicht mal mehr viel. Das ist so dieses so, man will was Gutes machen, man macht nicht wirklich was Gutes und man will sich aber gut dabei fühlen. Das ist so dieses so realitätsfremde Gutmenschentum, könnte man so sagen. Es ist einfach so, irgendwas, Hauptsache positiv, fühlt sich gut an. Weißt du, UNHCR hat immer noch kein Geld. Das ist ein großes Problem. Da könnte man mal was machen, wenn man die Welt retten will. Macht man aber nicht. Good job, Lobo. Ohne Spaß. Geht, sondern um Artikel mit dem Begriff Willkommenskultur. Wenn man alle Artikel betrachtet, dann gab es durchaus von Anfang an auch kritische Artikel und kritische Stimmen auch in den großen Medien. Moment, erstmal eine Gegenrede und zwar von Frau Lengsfeld, weil ich weiß von Ihnen, dass Sie sagen, die Berichte sind deshalb so, weil die Mehrheit der Journalisten grün oder links eingestellt ist. Das heißt, die fanden eine Situation vor, die sie gut fanden und deshalb haben sie gesagt, toll, wir finden es toll. Ja, das ist ja nun ein offenes Geheimnis. Es gibt mehrere Studien darüber, dass die Journalisten mich mehrheitlich grün links verorten. Das ist weit über die Hälfte, fast an die 80%, selbst in der Welt, dem Flaggschiff des konservativen Journalismus, die sie mal war, sind inzwischen über um die 40% Journalisten, die sich grün verorten. Ja. Ja, das stimmt und das wäre an sich kein Problem, wenn sie ihr Handwerk ordentlich machen würden und würden die professionelle Distanz zu den Ereignissen. Und das haben sie verloren bei den Flüchtlingen, glauben Sie? Das ist bei der Berichterstattung aus meiner Sicht verloren gegangen. Und nicht normal fand ich, dass die Kritiker, die es auch gab, auch schon in einer sehr frühen Zeit, ich erinnere an Professor Barbarowski, dann sofort als Nazi bezeichnet worden sind. Also ich finde, eins ist ganz wichtig. Erstens möchte ich sagen, es ist meines Erachtens egal, wo sich ein guter Journalist verortet. Habe ich auch gesagt. Es ist völlig egal, wo er sich verortet. Aber eins ist etwas, was wir vielleicht mal beachten müssten. Sie haben es eigentlich angesprochen auch schon. Die Berichterstattung in Deutschland ist ganz anders gewesen als die Berichterstattung in vielen anderen europäischen Ländern. Warum? Es hat mit unserer Identität zu tun, mit unserer Geschichte. Dass wir heute sagen, wir haben aufgrund der Lehren, die wir aus unserer Geschichte, nämlich dem Dritten Reich, ziehen müssen. Ja, unsere Geschichte ist das Dritte Reich. Ja, das ist ja, wenn man es auf so einen Nenner bringt, dann ist es auch gut. Dann brauche ich mir den Rest von seiner Argumentation eigentlich nicht anzuhören. Das zum einen, da geht's los. Und dann müssen die Leute auch mal kapieren, dass es dann aber nicht geht, sich bei den anderen Ländern hinzustellen in Europa und zu sagen, ihr müsst das jetzt auch so machen wie wir, weil wir auf diesem Trip sind. Ja. Und ihr müsst jetzt auch x-Nummer Flüchtlinge aufnehmen, weil das ja nicht geht, dass wir ja alles alleine machen. Weil das ist nämlich der Weg, wie man die Europäische Union auf jeden Fall kaputt kriegt. Ja, gerade auch in einem Land wie Frankreich zu sagen, okay, ihr habt ja jetzt schon bürgerkriegsähnliche Zustände und ihr habt einen recht hohen Muslimenanteil und ich will jetzt, dass ihr bitte noch mehr Flüchtlinge aufnehmt, weil die Deutschen waren früher mal Nazis und darunter, also da müsst ihr jetzt auch mit uns büßen. Ich hab's euch klar gesagt, ihr sollt die Bekloppte nicht als Kanzlerin nehmen. Warum habt ihr nicht auf mich gehört? Ihr seid so blöd, selber schuld. Die Verpflichtung, uns human zu zeigen. In Frankreich war eine große Ablehnung, auch in der Presse, so dass man auf einem französischen Magazin sogar Frau Merkel zeigte mit, warum ist sie keine Französin? Das heißt, es wurde von dort bewundert, was wir hier in der Gesellschaft empfinden können. Also der französische Geheimdienstchef meinte, dass Frankreich auf einen Bürgerkrieg zusteuert und dass man sehr aufmerksam sein muss, was die Politik jetzt macht. Der Geheimdienstchef hat davor gewarnt, dass bürgerkriegsähnliche Zustände bereits am Köcheln sind und dass Frankreich in richtig heftige Probleme reinschleiert. Und dann wunderst du dich darüber, dass die irgendeine andere Meinung zu irgendwas haben, was wir in Deutschland für richtig halten, was man in Sachen Einwanderung macht. Ernster. Wirklich ernster. Also weißt du, das meine ich mit Außenpolitik. Du kannst es politisch ausschlachten, dass jetzt ein Land sagt, wir wollen gerade keine Flüchtlinge aufnehmen aus dem muslimischen Bereich, weil sie bereits einen sehr hohen muslimischen Anteil haben und Probleme haben, eine liberale Demokratie aufrecht zu erhalten. Und dann kommt da irgendein Hinz und Kunst daher und sagt, die sind nicht so humanitär wie die Deutschen. Die Deutschen, die sind richtig humanitär. Na, guckt euch mal die Deutschen an. Außer die Sachsen, die sind böse. Und die Ungarn Nazis sind die allerschlimmsten. Die Politiker haben es kritisiert. Aber warum? Die Franzosen haben nicht diese Vergangenheit, die wir haben. Und deswegen haben auch nicht diese Gegenwart, die wir haben. Die hatten die Vergangenheit, die wir haben, ein Jahrhundert vorher mit Napoleon, haben ganz Europa mit Krieg überzogen und erst als sie nach Russland wollten, sind sie zusammengeklappt. Ja, hatten die 100 Jahre vorher, haben die was draus gelernt? Ich weiß es nicht. Haben die sich deswegen komplett kastriert? Nein, die haben einen Nationalfeiertag, die haben eine Flagge, auf die sie stolz sind, die haben irgendwie eine nationale Identität. Ja. Aber ja, wir Deutschen sind so doof dafür. Das ist auch das Geile. Frankreich hat ja zumindest im Norden so ziemlich das Christentum mit dem Schwert geschenkt und hinterher haben sie es mit dem Schwert wieder weggenommen, beziehungsweise Säkularisierung halt angestoßen und wir haben es nicht zu Ende geführt. Wir zahlen bis heute dafür. Ich möchte noch mal nachhaken. Da ist eine Menge aufgelaufen. Das Vertrauen der Medien, das sich stört, das sieht man auch daran, dass die Auflagen fast sämtlicher Zeitungen steil bergab gehen. Jetzt könnte man sagen, okay, das hat auch damit zu tun, dass sich viel aufs Netz verlagert. Das beklagt ja Herr Lobo irgendwo auch gleichzeitig wieder. Weiterhin geht es jetzt darum, dass praktisch diese Richtigstellung, da hatten wir vorhin nochmal, die fallen aus meiner Sicht, es gibt sie, die Entschuldigung und die Richtigstellung, aber sie fallen immer extrem klein aus im Verhältnis zu dem, was vorher aufgebauscht wurde. Kurzes Beispiel nochmal, wo damals beim Einjährigen von Pegida Herr Pirici da seine sehr etwas unselige Rede gehalten hat, die nicht mal angemeldet war, insoweit in dieser Form. Und er hatte dann praktisch sich auf eine gewisse Einlassung praktisch da so ein bisschen versteigert, sage ich mal so. Ich hätte dieses Wort KZ überhaupt nicht in den Mund genommen und das passt einfach nicht. Der Pirinci, da muss sich dann der Deutsche den Fremdenhass von dem Ausländer wegnehmen lassen. Wie kann man denn mehr Kack sein, Alter? Ihr wollt die Leute als rechts darstellen und dann ist der mit den schärfsten Wörtern jemand, der Pirinci heißt. Ernsthaft? Ja, weil dieses Ding, wo sie irgendwie gemeint hätten, er hätte gemeint, die Flüchtlinge gehören ins KZ oder so, wo ich mir noch gedacht hatte, ja, das kann nicht sein, wenn das da einer sagt bei so einer Demo und das so berichtet wird, dann kann das nicht falsch sein. Es ist unmöglich. Und darüber kann man keinen Quatsch erzählen. Und was ist passiert? Ich wurde eines Besseren belehrt. Es gibt nichts, worüber diese Leute keinen Quatsch erzählen. Also seit dem Ding ist es echt bewiesen. Ja. Weil da kann mir auch keiner erzählen, dass es ein Irrtum ist, dass sie das nicht richtig verstanden haben oder so, was der da gesagt hat. Sondern das wurde auch in einer Art und Weise erzählt, nämlich, dass er gesagt hätte, Flüchtlinge gehören ins Gas oder so. Und in Wahrheit hat er irgendwie gemeint, wie war diese Formulierung? Naja, es ist traurig, die Politik, dass sie keine KZs zur Verfügung hat, wo sie die unliebigen Bürger hinbringen kann. So was, ja. Ja, die Lager sind ja leider geschlossen, war irgendwie dieser Spruch. Also es ging keiner Zeit darum, irgendwelche Flüchtlinge dorthin zu schicken. Ja. Und es wurde aber von den Medien sofort so dargestellt, als hätte dieser Mann gesagt, dass alle Flüchtlinge ins KZ gehören. Es wurde nachher durch die Medien dann richtiggestellt, man ist ja, wieder zurückgerufen. Sie mussten es gab Prozesse darüber. Schon wieder, Moment, lassen Sie mich doch. Ja, ja. Also Sie müssten mal selber aus Ihrer Opferrolle rauskommen. Und das würde ich nicht verschreiben Sie gerade an. Das ist ein opfertypisches Verhalten. Nein, haben wir unterschiedliche Definitionen von Opfer. Was halten Sie denn von Galgen bei solchen Demonstrationen? Finde ich katastrophal, bei TTIP genauso wie bei Pegida. Und davon, und was halten Sie davon, wenn die Linken das machen? Warum ist es katastrophal, wenn Politiker Angst haben vor ihrer Bevölkerung? Warum ist es katastrophal? Wenn die Politiker merken, dass sie ihrem Volk zu dienen haben, dass sie fürs Volk dastehen und nicht dafür, dass sie ihre eigenen machtpolitischen Positionen ausbauen. Was ist daran falsch, wenn man das symbolisch mit einem Schafott oder mit einem Galgen ausdrückt? Was ist daran falsch? Niemand möchte eine Revolution, weil das Bruttoinlandsprodukt zerstört und jeder dadurch ärmer wird. Niemand möchte das tatsächlich haben. Aber nichts ist daran falsch, wenn man die Politiker an ihre Pflicht, ihrem Volk zu dienen, erinnert. Nichts ist daran falsch. Ein dummes Küken, Alter. Ohne Spaß. Ja, weil wir haben ja inzwischen eine Situation, die nicht viel anders ist als die vor der Französischen Revolution. Natürlich haben wir andere Bürgerrechte etc. pp. Aber wenn wir gucken, wo die wirkliche Macht fließt, dann fließt die doch wieder bei so einem kleinen Prozentsatz der Menschheit, dass man da von einem Geldadel oder einem Politikadel oder wie auch immer sprechen kann. Und dass sowas auf die Dauer nicht gut geht, wissen wir aus der Geschichte. Das geht immer vor die Hunde, vor allem wenn man versucht, das immer weiter aufzupusten. Wie zum Beispiel eine europäische Riesenunion oder irgendwas in der Richtung. Hing Kohl und hing Weigel an bei einer linken Demonstration als Puppen am Galgen. Totale Katastrophe. Prima, aber dann sind wir doch endlich mal einer Meinung. Aber Sie reden doch den Pegida-Galgen ganz klein. Sie haben sogar wörtlich gesagt, der war nur so groß. Ich habe gesagt, der war 1,20 und habe. Und nein, in dem Falle waren die Medien nicht böse. Sie haben tendenziell berichtet. Sie haben diesen Galgen anders dargestellt, wie er war. Der Chef der Berliner AfD. Wobei der Politiker im Finger im Mund zum Verstehen gegeben, sie soll das Maul halten, der Sexist. Ja. Ich habe schon das Gefühl gehabt. Ja. Der hat gesagt, Mädchen, hör auf, ich rede. Ja. Und ich bin immer noch für, also ich bin nicht für einen Galgen und ich bin auch nicht für einen Schafott, sondern ich bin für Zwangsprostitution. Und dann würde ich Merkel mieten, dass sie einen Heiko Maas penetrieren muss mit einem Strap-on. Dafür wäre ich, dass wir das gesetzlich verankern. Das ist bei Korruption, dass man sowas veranlassen kann als Bürger. Das finde ich cool. Zwangsprostitution für korrupte Politik. Nein, Quatsch, aber weißt du, es ist einfach so ermüdend. Ja, das ist auch so ein doofer Kreislauf, weil das Volk merkt halt langsam, dass mit ihm gemacht werden kann, was der Gesetzgeber möchte. Und wenn es Kritik äußert, dann wird halt ein neuer Begriff erfunden, wie man diese Kritik klein halten kann. Hate Speech oder digitale Charta oder was auch immer. Ja. Und das kann nicht gut gehen. Es gibt halt immer noch ein paar Leute unter der Bevölkerung, die sich darüber den Kopf machen, wie zum Beispiel wir oder so. Und das wird nie ganz aufhören, dass Leute das kritisieren werden, wenn Und ich meine, weißt du, generell Elite ist generell eigentlich auch nicht wirklich ein negativer Begriff. Das heißt einfach nur, dass sozusagen, dass die Primusse in ihrem jeweiligen Field sind. Ob das jetzt Banker sind, ob das Industrie sind oder Politiker. Was man nur in Deutschland als Gefühl bekommt, ist, dass es keinen Wettbewerb unter den Eliten mehr gibt. Durch eine große Koalition, durch unseren Bundespräsidenten, der irgendwie durchgewunken wird von unserem Einheitsbrei. Man bekommt das Gefühl, dass man durch das Niederschlagen vorab von Breitbart in den Medien, nur weil sich eine konservative Zeitung etablieren möchte, man bekommt nicht das Gefühl, dass der Wettbewerb unterhalb der Eliten in einem guten Zustand ist. Und das ist nicht gut, weil wenn das nicht der Fall ist, heißt das einfach nur, dass die Korruption ausartet. Jede neue Elite, sei das eine AfD oder meinetwegen die Linke, die wird einfach nur eine neue Clique in die Macht hieven. Macht korrumpiert einfach. Das war schon immer so und es wird auch immer so bleiben. Das Problem ist nur, wenn innerhalb der Elite kein ordentlicher Wettbewerb mehr stattfindet. Und die Elite sieht zurzeit absolut hysterisch aus, wenn sie das Internet zensieren möchte, wenn sie Fake-News-Seiten erächten möchte über NGOs und über den Staatsapparat. Das sieht einfach nur die Elite, die derzeit die zurzeit einfach nur eine Erosion ihrer Macht hat, sieht da nicht mehr so aus, als ob sie an einem gesunden Wettbewerb interessiert wäre. Und das ist das Problem. Weil wir wollen ja auch ein bisschen Spurensuche betrachten, und zwar die Frage, Sie haben gesagt, also die Berichterstattung bis dahin war so, wie sie war. Die wirklich interessante Frage und auch was uns ja häufig erreicht ist, warum stellt ihr die Wahrheit oder die Wirklichkeit so dar, wie ihr es tut? Seid ihr eben, wie es einer eben auf Facebook geschrieben hat, der verlängerte Arm der Politik? Das würde ich mal gerne wissen. Der Einfluss der Politik auf diese Berichterstattung. Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse? Noch ein Punkt mit dem Konsens der Medien, um mal deutlich zu machen. Ich meine, auch die Bild war mit dabei. Also die Bild, die 1990 eine ganz andere Politik gemacht hat. Das ist doch eigentlich was Schlechtes, wenn sogar die konservativste der konservativen Zeitungen auf einmal das mittrötet, was alle tröten, dann stimmt irgendwas mit der Meinungsbildung nicht. Ja, weil es keine Opposition mehr gibt. Und weil man dann das erlauben muss, dass sich eine neue Opposition bildet. Und wenn man das verhindern möchte, wirkt es sehr korrupt. Mag sein, dass es vielleicht noch nicht mal mehr korrupt ist. Oder es ja so macht, dass es eine Zeit. Aber es wirkt so. Es wird so wahrgenommen. Das ist das Problem. Im letzten Jahr massiv dabei, sie hat auch eine Kampagne gemacht. Hier war schon der Konsens der Medien war schon deutlich zu sehen. Und Leute wie Herr Radke haben sich nicht mehr wiedergefunden. So, aber in den warum Medien. Haben die Medien den Konsens gehabt? Sie haben sie in den sozialen Netzmedien sozusagen jetzt tatsächlich dann auch wechselseitig bestätigt. Haben sich die Journalisten von Angela Merkel instrumentalisieren lassen und dieses Wir schaffen das? als politischen Befehl quasi weiterverbreiten. Das geht nicht. Das sind also alle diese Verschwörungen und da irgendjemand, der die Marionetten zieht, der ist ja völlig abstrus. Da lacht der Wissen. Den Gedanken in seiner ganzen Blässe. Dann kann er den Gedanken zu Ende führen. Frau Lengsfeld, lassen Sie ihn den Gedanken zu Ende führen. Völlig absurd erklärt. Erstmal den Gedanken zu Ende führen und dann kommen Sie mit Ihrem Beispiel. Dann wollte ich ein Beispiel für solche Abstrusen. Unser Justizminister Heiko Maas, den ersten Entwurf eines angeblichen Verbotes von Kinderehen, jedenfalls stand das in der Überschrift, an den Spiegel gibt, mit der Bitte um geneigte Berichterstattung. Und der Spiegel dann auch geneigt Bericht erstattet. Und es einem Mann in Hamburg... Haben Sie denn einen Beleg dafür, dass er das an den Spiegel... Ein Mann, Joachim Steinhöfel in Hamburg, hat gemerkt, dass dieses Gesetz im Grunde genommen kein Verbot von Kinderehen ist, sondern auf die Legalisierung von Kinderehen hinausläuft. Herr Maas das eben hat an den Spiegel mit der Bitte um geneigte... Das ist ein schwerer Vorwurf. Können Sie den belegen? In den Medien gestanden, wenn ich das richtig... Oder im Internet vielleicht? Nee, jetzt mal im Internet. Also jetzt mal im Ernst, das müssen Sie schon, wenn Sie sagen, dass ein Justizminister dem Spiegel etwas gibt und sagt, bitte berichtet so... Ich korrigiere mich. Der erste Entwurf des Justizministers ist an den Spiegel gegangen. Der Spiegel hat berichtet, als gäbe es kein Problem mit diesem Entwurf. Und ein Rechtsanwalt in Hamburg, Joachim Steinhöfel, hat bemerkt, dass dieser Entwurf eigentlich auf eine Legalisierung der Kinderehen hinausläuft, hat das problematisiert. Daraufhin wurde erklärt, wäre nur ein erster Entwurf. Da würde ich kurz einhaken. Ich weiß nichts Näheres zu Ihrem Vorwurf oder von Ihrer Zurückruderung an dem Punkt. Aber zu Heiko Maas, also unser Justizminister, der hat ein nicht öffentliches Protokoll des Bundestages an die Blogger von netzpolitik.org weitergegeben. Und er hat dann später versucht, auf die Ermittlung, die man aufgenommen hat, wegen dieser nicht öffentlichen Dokumente Einfluss zu nehmen, weil er meinte, das war ja dann sein Fehler und es wurde ja nichts geleakt und er ist ja jetzt nicht hier. Ich glaube, du puzzelst da gerade ein bisschen was durcheinander. Es gibt ja diesen Ausschuss, den NSA-Ausschuss und die Netzpolitik.org-Leute sind ja ständig irgendwie da, berichten darüber. Und Teile von diesem Ausschuss sind halt eben quasi nicht, also darf man nicht aufzeichnen und darf man quasi nicht drüber reden. Und das war vom Justizministerium, also es war nicht er selber persönlich, aber er als Minister hat die Verantwortung zu tragen. Er hat doch die Sache quasi eingestellt, also dafür auf die Leute, auf die Staatsanwaltschaft eingewirkt, genau, dass diese Klage wegen, oder beziehungsweise diese Ermittlungen da wegen Verrat oder was das da war, eingestellt werden. Aber das war wegen dem Protokoll, was das Justizministerium weitergegeben hat zu netzpolitik.org. Da habe ich da was durcheinander gebracht. Ich glaube schon. Weil ich habe jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ich habe vom Tagesspiegel nämlich einen Link, in dem das so drinne steht. Check your sources. Nein, Quatsch. Okay, ja. Wenn es dir im Protokoll weiter war, spricht von Irrtum. Ja, mag sein. Ja. Okay, ich fahre mal weiter. Wir sind jetzt so drei Viertel durch. Okay. Das ist aber gut. Das ist so funktioniert doch Öffentlichkeit. Der eine sagt das, der andere kommt dagegen und sagt, nein, das funktioniert. Ja, aber warum hat das Sturmgeschütz der Demokratie das nicht bemerkt, dass mit diesem Entwurf was nicht stimmt? Ja, dann hat da jemand passiert. Aber die wichtige Frage ist genau die der Steuerung. Also die Einschätzung einer Tatsache ist das eine, aber ob quasi jemand versucht, da zu diktieren, ist ein schwerwiegender Vorwurf und den muss man, glaube ich, belegen, wenn man ihn erhebt. Aber vielleicht haben Sie einen Beleg. Ich würde gerne trotzdem das auf eine andere... Die Diskussion geht doch völlig daran vorbei, was wirklich passiert. interessiert. Es geht nicht darum, ob da sich irgendeine Konferenz im Hinterzimmer trifft, sondern wie Ebel auch mit seiner Liste eben schön klar dargelegt hat, und wir wissen alle, was Lobbyismus bedeutet. Wir wissen alle, dass es Firmenvertreter und Interessenvertreter und NGOs gibt. Das sind Systeme. Da steht nicht irgendwie einer und sagt, hahaha, James Bond kann mich nicht daran hindern, der Welt meine Meinung aufzuzwingen, sondern das funktioniert halt einfach so. Und das ist wie bei jedem System um diese, es bilden sich halt Gruppen. Ja? Und die Gruppen werden mächtiger oder schwächer oder wie auch immer. Aber allein diese Theorie zu diskutieren, dass es da irgendwie einen Zirkel gibt, das erinnert mich halt an die Protokolle der Weisen von Zion oder so ein Mist. Ja, genauso wie die jetzt halt auch von Steuerung reden. Das war ja auch dieses Ding, wo sie diesen Verwirrten hingesetzt haben, mit der Dunja Hayali, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir hier einen Kritiker von ihr, und dann hat sie ihn gefragt, ja, von wem bin ich denn ferngesteuert? Und dann meint er irgendwie so, ja, das weiß ich nicht, aber von irgendwem bestimmt, so nach dem Motto. Ne, wo ich auch denke, ey, die steuern sich schon alle selber genug fern. Das reicht schon, die brauchen da gar keinen anderen für alleine. Das ist eher wie bei so einem Science-Fiction-Film, wie hier die Körperfresser kommen. Es ist wie so ein durch Bildung induzierter Symbiont in deinem Gehirn. Ja, wirklich, so würde ich es auch bezeichnen. Weil, könnt ihr euch noch an Arno Dübel erinnern? Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Arno Dübel, war das der Dagobert? Nee, wer war das? Nein, Arno Dübel, das war so ein Berufsarbeitsloser, der sich ein schönes Leben... Ach, siehst du, ich wusste, irgendeine Talkshow-Fresse war. Genau, und mit Hartz IV wurde er durch die Talkshows durchgekaut und meinte, das ist Hartz IV, das sind eure Arbeitslosen in Deutschland. Und genauso ist es hier so. Hier in der Sendung klappt es nicht ganz so gut, sozusagen die Kritiker von Mainstream-Journalismus so komplett zu entkräften. Aber so einen ähnlichen Versuch startet man hier. Man will sich so das loweste Element einladen, um dann zu sagen, guck, das ist eh alles Quatsch, was die da sagen. Ganz die Kritik, alles Quatsch. Naja, also ich muss sagen, mit dem Busfahrer haben sie sich nicht unbedingt den Schlechtesten geholt. Also der macht ja bisher eine ganz gute Figur. Lässt sich auf jeden Fall nichts unterstellen. Redet kein böses Zeug und ja, distanziert sich eigentlich auch von den richtigen Sachen. Ne? Also ohne jetzt zu sagen, ich distanziere mich von allem, einfach durch das, was er halt dass er halt eben sagt, er da auch nichts von Geigen hält und so. Und ich meine, Busfahrer, also näher an der Straße kannst du ja auch wohl nicht mehr sein. Ja, so kann man das auch sehen. Ja, was war mir eben noch eingefallen? Weiß ich nicht. Da hast du wieder drüber geredet über mich hier. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Check your privilege. Ich würde eine andere Ebene bringen, und zwar würde ich gerne mit Herrn Wickert darüber reden, weil, ich zeige aber einen kurzen Film davor. Naja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, und zwar so Sachen wie diese Sexualstrafrechtsreform. Da brauchst du gar keine Fernsteuerung haben. Da hast du diese ganzen Aktivisten in den Medien, die das alle richtig finden. Dann hast du diese Frauenratleute und so, die das alles richtig finden. Und die reden mit der Politik und die reden mit den Medien und die Medien reden mit der Politik und alle reden sie miteinander und alle finden es richtig. Ja. Und der hier Fischer ist dann halt ein Frauenhasser. Das ist der einzige Erklärung. Und da braucht man nichts steuern. Die steuern sich alle gegenseitig und keiner steuert irgendwen gleichzeitig. Und also ich selber persönlich habe ja immer das Gefühl, dass mit diesem Covert Action irgendwelche Truppen, also irgendwelche Rebellentruppen mit Waffen beliefern, dass das noch nicht mal meine Politik ist, die irgendjemand verteidigen möchte, sondern einfach nur durch diese lahmhafte Einstellung von den Politikern und von den Journalisten, dass man das einfach nicht hinbekommt, das besser zu regulieren und weniger oft zu machen. Also das ist immer noch so mein Verdacht, dass einfach nur die Leute zu inkompetent sind, das endlich zu lassen. Das, was man im Kalten Krieg immer gemacht hat, dass man immer irgendwelche Rebellen finanziert und ausgerüstet hat. Also, dass der Westen noch nicht mal ganz so böse ist, sondern dass es einfach nur diese Träghaftigkeit der alten Elite ist, die es nicht besser hinbekommt. Die Debatte darüber, ob Journalisten auch Politik machen wollen, die ist wirklich auch nicht neu. Und es gibt einen jungen Ulrich Wickert, der sich... Julia Schramm, ich schreibe hier, ich schreibe da, ich schreibe ein Buch, ich mache eine Amadeo-Antonio-Stiftung mit, ich bin bei der Linkspartei. Natürlich wollen die Politik machen. Ja. Sich darüber schon 1975 ausgelassen hat. Also für alle, die das noch wissen, natürlich war das eine Politmagazin eher rechts konnotiert, das andere eher links. Also stimmt das? Journalisten haben eben auch vor, nicht nur zu berichten, sondern auch Politik zu machen. Also wir haben, das war schon seit den 70er Jahren. In den 70er Jahren war die Lage auch noch etwas anders. Sehr interessant war eben der eine Zwischenschnitt. Kenner wussten, was ich über Report sagte, dann sah man nämlich den damaligen Reportchef Klaus Stephan zwischengeschnitten. Vielleicht ist das beste Beispiel die Sendung Kennzeichen D gewesen, von der man eigentlich doch sagen konnte, Löwenthal war derjenige, der da wirklich Politik machen wollte. Das ist gar keine Frage. Das war aber ZDF-Magazin mit Löwenthal. Genau. Nicht Kennzeichen D. Entschuldigung. Das war Rudolf das war, ja, ja, pardon, das Sie war der. Zu der Zeit im ja. Der kennt sein ZDF-Magazin. Noch. Der kennt sein ZDF. Ich weiß, da sieht man halt eben, dass er das schon immer gehasst hat. Du kennst das auch Kleine noch? Kleine Nazi. Chris, kennst du das noch? Echt? Nee, ich kenne das nicht, aber ich lache mich jetzt halt noch darüber kaputt, dass da jetzt schon der Busfahrer sitzt und die alle belehrt mit den Sachen, wo die selber dabei waren. Ja, das ZDF-Magazin war das harte Rechtsaußen-Magazin. Das wurde damals sozusagen eingerichtet als Gegenstück zum Schwarzen Kanal von Schnitzler bei der DDR. Und das war der Herr Gerhard Löwenthal, der dann immer mit seiner dicken Brille und sehr, sehr trauriger und böser Stimme erzählt hat, was die Sowjetrussen jetzt schon wieder Böses gemacht haben. Das war halt kalter Krieg. In der DDR, muss man sagen, haben aber eben... Absolut, ich kann vielleicht, wenn ich es kurz einwerfen kann, dass gerade zur DDR-Zeiten, weil ich zu dem Zeitpunkt noch DDR-Bürger war, hat im Prinzip diese ARD, ZDF, was wir ja in Berlin empfangen konnten, Dresden wurde es ein bisschen schwieriger, genau diese Rolle gespielt, positiverweise, die jetzt die Netzmedien spielen. Das kann man aber wahrscheinlich nur verstehen, wenn man beide Systeme erlebt haben. Wir haben aus meiner Sicht diese Gleichschaltung damals erlebt bei Aktuelle Kamera, erste, zweite Programm Ostfernsehen, Radioprogramme, sämtliche Printmedien, alles gleichgeschaltet. Nicht so krass, wie es heute ist, muss ich natürlich sagen. Man muss immer differenzieren. Und man hat dankbar aufgenommen, dass man die Möglichkeit hatte, die Fernbedienung umzuschalten und auf ARD und ZDF sich die Gegenmeinung zu holen. Hallo, Moment. Ich habe mir aus beiden... Er wackelt schon in seinem Stuhl. Er weiß schon nicht, was er dazu sagen soll. Oh mein Gott, der Taxifahrer hat es gelobt, dass es das früher gab und jetzt sagt er, dass es das im Netz gibt. Oh mein Gott. Denn eine neutrale Meinung gebildet. Ja. Ich habe nicht unvoreingenommen dem Westmedien geglaubt und schon gar nicht den Ostmedien. Und genauso, Herr Lobo, mache ich das heute auch. Das heißt, ich werde nach wie vor ARD und ZDF und auch private Sender, die auch mal sehr gute Sachen bringen, ja, was politische Dinge angeht, werde ich mir anhören, ansehen, für mich werten, werde aber auch gleichzeitig ins Netz gehen, ob es Tischis Einblick ist, ob es Ach gut ist, ob es Junge Freiheit ist, guck ob es jung und naiv ist. Es gibt da viele Beispiele, wo man sich, Moment noch, wo man dem sich... Dem Lobo platzt der Kragen, weil er Propaganda für solche Seiten. Dass man weder den einen noch den anderen unhinterfragt alles glaubt, sondern für sich selber. Die Maischberger, wie die eben gelächelt hat, hast du gesehen? Ja, aber vor allem, er hat doch gerade auch, er hat jung und naiv und dich Einblick in einen Satz genannt. Das ist doch eigentlich wunderschön, wenn sich jemand richtig informieren kann. Das Wichtige ist, dass man weder den einen noch den anderen unhinterfragt, alles. Da. Das ist doch gut, oder? Hm? Ja, was wolltest du gerade sagen, Ewe? Nee, das ist doch eigentlich wunderschön, wenn jemand jung und naiv und Tichys Einblick in einem Satz erwähnt. Dass er sich sozusagen sagt, ich habe jetzt hier meine etablierte Meinung von links und rechts und ich gucke mir jetzt auch noch so ein bisschen das ein bisschen außerhalb an und ich versuche mich umfassend über die Themen zu informieren. Das ist doch, das kommt doch der Wahrheitsfindung am nächsten. Also besser kann man es doch nicht formulieren, weißt du? Ja, der Mann macht das nach Feierabend. Ja. Und nicht den ganzen Tag wie so ein Lobo. Ja. glaubt, sondern für sich selber persönlich aus den Erlebnissen, die man hat und die man praktisch... Finde ich aber sehr gut. Genau das sehe ich. Ich habe mich jetzt nicht in eine Opferrolle begeben. Ich würde, das möchte ich wahnsinnig gerne auf die Rolle der sozialen Medien Boom. Gleich zu sprechen kommen. Aber es hängt eben noch, und das muss ich jetzt schon nochmal aufgreifen, dieses Gleichgeschaltete. Das ist erstens ein großer Vorwurf auch von Ihrer Seite. Und das Zweite ist eben, aber inwieweit trifft es denn zu, dass eben Journalisten Politik machen wollen? Die Beispiele in diesem Jahr sind ja zahlreich. Der Brexit, der Trump-Erfolg. Dann haben wir die Silvesternacht, wo auch am Anfang eben nicht so berichtet wurde, jedenfalls nicht. Die Presse war sehr viel besser als die Polizei. Ist die Presse auf dem einen Auge blind? Können Sie es nicht besser? Oder die Presse war besser als die Polizei? Warum? Was? Also die Polizei war nicht vorhanden, geltendes Recht wurde nicht durchgesetzt, weil man einen Kontrollverlust von der Staatshoheit hatte und Pogromstimmung unter muslimischen Mitbürgern hatte, die einen Dom beschädigt haben und Kuffars belästigt haben, hat man danach ein verschärftes Sexualstrafrecht durchgeführt und den Leuten erzählt, dass das ja nicht strafbar gewesen wäre, was die Leute dort gemacht haben. Und die Medien, die haben sich bepisst, weil sie das nicht wahrhaben wollten, dass sich Leute aus Ländern, wo du zum Beispiel, nehmen wir jetzt Pakistan, wo es legal ist, deine Frau milde zu schlagen. Milde heißt mit einem nicht mit einer Peitsche, sondern zum Beispiel mit einem Gürtel, dass wenn du dann aus solchen Ländern Einwanderer hast, dass es da dann einen geringeren Prozentsatz gibt, der diese gute Tradition weiterführen möchte, wie man sie dort hatte, dass die Leute sich dann so hier aufgeführt haben, das wollte man nicht wahrhaben. Man kann über einen Bahnfahrer berichten, der am Bodensee einer Muslima mit einem Kopftuch, die einen Döner gegessen hat, gesagt hat, sie möge bitte aussteigen, wenn sie in der Bahn essen möchte. Das kann man durch ganz Deutschland treiben. Aber wenn Massenbelästigungen vorkommen, dann ist es so irgendwie, da muss man ganz vorsichtig sein. Ich würde mich wundern, was gewesen wäre, wenn da 100 Glatzen gewesen wären mit Springerstiefeln und Thor Steiner und so Kram, die irgendwie Jagd auf Dunkelhäutige gemacht hätten, wie dann die Medien ausgerastet wären. Also das ist so, Köln ist schon so, ich weiß nicht, schon ziemlich beschämend. Kann ich auch ein Stück weit noch nachvollziehen. Silvester, Journalisten sind betrunken und so, machen ihre Arbeit nicht richtig. Dann frage ich mich immer so, aber weißt du, da frage ich mich dann immer so, ja, weil Silvester ist, tun sich Chirurgen auch besaufen, die dann operieren müssen in der Nacht, wenn sich jemand verletzt. Beim Böllern oder so, keine Ahnung. Eigentlich auch für eine dumme Ausrede, aber für eine verständliche Ausrede, dass einfach nur der Bericht vorgeschrieben worden ist und es dann so rauskam. Also weißt du, so runtergespielt rauskam, aber einfach nur dieses, dass das Köln nicht schon irgendwie problematisch war, einfach nur so als ein generelles Problem in der Berichterstattung, dass man das nicht wahrnehmen kann, ist schon, weißt du, ja. Sehen Sie nur das, was Sie sehen wollen, oder wollen Sie Politik machen? Das also, ist ja die wirklich wichtige Frage. Ist es sicherlich so, dass, wie Schröder damals sagte, zum Regieren brauche ich Bild und Fernsehen, dass er sich gesagt habe, ich habe hier zwei Bildband zum Glotze. Heute differenziert er das ein bisschen. Dass er gesagt hat, ich brauche gewisse Medien dafür, dass ich überhaupt regieren kann. Wenn ich mich daran erinnere, in den 60er, 70er Jahren, oder besonders nachdem die CDU die Macht verloren hatte, da begann es ja dann zu sagen, das Fernsehen hat dazu geführt, dass wir die Macht verloren haben. Da war die ARD, diese ganz linken Bursche und so weiter. Konservativ, ja. Fake News und so. Das ZDF ist ja gegründet worden von Adenauer, das ging dann nicht mehr, aber es wurde gegründet sozusagen von der CDU als politisches Gegengewicht gegen die ARD. Stimmt das denn heute noch? Das ist ja die wichtige Frage. Das ist ja das, was Herr Radke. Ich möchte hier mal ganz kurz, weil sonst ich quasi platze. Haben Sie hier ernsthaft gerade im deutschen Fernsehen behauptet, die Gleichschaltung heute sei krasser gewesen als in der DDR. War das also? Ich habe gesagt, es ist nicht so schlimm, wie es damals in der DDR war. Okay, dann habe ich ja das als Frage richtig formuliert. Aber trotzdem würde ich Sie wirklich bitten, nochmal einfach auf Wikipedia, also Sie sind ja großer Fan des Internet, nachzulesen, was Gleichschaltung wirklich bedeutet. Und dieses Wort, das im Nationalsozialismus geprägt worden ist, eine Idee bedächtiger zu verwenden und vielleicht nicht so mit dem Salzstreuer, ebenso wie Lügenpresse, das kann man genauso sagen. Oder wie wäre es mit Worten wie Nazi, Rassist und Ähnlichem genauso vorsichtig umzugehen, Sascha, und das auch nicht mit dem Salzstreuer zu verteilen. Quatsch, nicht mit dem Salzstreuer, du machst einfach die Salzschachtel auf und kippst es überall hin. So ist es. Oh, Herr Lobo, schauen Sie mal zu Wikipedia. Sie kennen ja das Internet, Sie mögen das ja. Das Ding ist halt auch, also mit Gleichschaltung, also wie gesagt, in Sachen Außenpolitik, die komplette Presse in Deutschland ist scheiße. Die komplette Presse in den USA ist auch scheiße, oder in China ist scheiße, oder in Russland ist scheiße. Wenn es um Außenpolitik geht, das ist einfach so ein unfassbar mangelhaft beackertes Gebiet. Das ist einfach nur intellektuelles Fremdschämen ist, wenn du nur etwas Wissen darüber hast, was einfach so schlecht und verzerrt ist, dass du dir einfach nur einen Kopf fassen kannst. Du kannst an Think Tank nachgoogeln, dir dort eine Rede anhören oder so. Aber wie gesagt, mit der Gleichschaltung, man hat schon das Gefühl, dass das also in Sachen Außenpolitik kann man schon halber von Propaganda sprechen. Weil es einfach nur sehr stark regierungstreu ist, je nachdem, in welchem Land du bist, und kaum irgendwo wirklich Journalismus herrscht, wenn es um Außenpolitik geht. Also, Lobo, und er meinte ja, dass es dort nicht so schlimm ist, also dass es nicht so schlimm ist wie dort. Also, komm mal wieder klar, Mr. getriggerter Hahn, Alter. Millionenpublikum sitzen und ernsthaft die Geschichte erzählen, dass diese Gleichschaltung ihre Meinung unterdrückt. Fangen Sie doch mal an zu merken, was das für eine Widersinnigkeit sich in sich darstellt. Das kann doch nicht. Genau, diese ganzen Gedanken, die in meinem Hirn sind und ich dir jetzt unterstelle, überlegen Sie sich doch mal, wie widersinnig die sind. Sein, dass Sie das. Ja. Sollten Sie mal merken, dass Sie sich permanent versuchen, intellektuell zu überhöhen. Boom. Ich sag doch, also da haben sie sich auf jeden Fall einen guten geholt. Den haben sie sich nicht geholt, um ihn fortzuführen. Ja. Ja, also das ist mein Eindruck, den ich bei Ihnen habe. Wickert findet es auch gut. Und ich kann Ihnen natürlich haben auch meine Schwäche sofort erkannt. Aber das ist gut. Und ich möchte Ihnen natürlich auch antworten. Und zwar, wo Sie sagen, wo nehme ich denn die Gleichschaltung her? Oder zumindest die Tendenz dahin. Dann nehmen wir mal zum Beispiel die Berichterstattung über Russland und über die USA. Und sagen wir mal, jeder, der ein bisschen wirklich aus einer Mitte raus sieht, der sieht, dass doch Putin, Russland bedeutend, sagen wir mal, schlechter dargestellt wird, als es die USA Sie glauben, ist. Dass Sie die Mitte sind? Moment, ich denke schon, dass ich die Mitte der Gesellschaft darstelle. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie in mir einen Rechtsextremen das erkennen finde ich können. Mutig. Ich weiß, ja, dass Sie, ich weiß, also, dass Sie, das wollte ich gerade sagen. Ja, ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der Analyse von Außenpolitik, mit Geopolitik. Damit verdiene ich mein Geld. Damit tue ich meine Rechnung am Ende des Monats bezahlen. Und ich kann dem schon zustimmen. Ich finde jetzt Russland nicht unbedingt wunderbar gut. Da gibt es viele Sachen, die man kritisieren kann, sehr viele sogar. Aber ich finde die Berichterstattung, wenn du jetzt hier anguckst, was dich in Russland stört als deutsche Medien und was dich in den USA stört als deutsche Medien, ist schon sowas von inkongruent, dass ich das schon gut lächerlich finde. Ich weiß ja, wir sind die Guten, die anderen sind die Schlechten, das habe ich schon auch verstanden, aber so prinzipiell an diesem subjektiven Eindruck, da kann ich nichts dran aussetzen, weil es einfach, ich habe jetzt keine Studie, zu der ich zeigen kann, aber es ich habe vielleicht sogar eine, aber ich meine nur, es ist einfach nur, es ist lächerlich. Pfeife, du Schnurr. Spaziergänger, sage ich mal, als Latent-Nazi erkennen. Latenz, ne, ja. Umso besser. Und dass praktisch die Sache nämlich so ist, dass ich der Meinung bin, dass man nicht etwas. Sie haben sich so herrlich ausgedrückt, dass Sie praktisch andere Meinungen unterdrücken wollen, indem Sie sie bekämpfen durch Ich finde, ich muss jetzt mal an einer Stelle muss ich jetzt Zitat mal. Zitat entgleitet ihn. Ja, mal. Das entgleitet nee, mir. Darf ich die beiden Herren? Ich finde, ich glaube, dass die Emotionen, die sind natürlich da, wenn sie gleichgeschaltet sagen und Lügenpresse, das sind Begriffe, die gerade eben zuletzt in den Diktaturen verwendet worden sind. Deswegen ist Herr Lobo provoziert und Herr Lobo wiederum hat in der Tat die Pegidisten als Latenz-Nazis bezeichnet. Also wir nehmen das jetzt einmal so hin, aber die Objektivierung vielleicht hervorbringen können. Sie uns da wieder helfen. Ich finde es an dem Beispiel Russland ja nicht schlecht. Ja, ja. Wenn man die das Frage ist, ob Sie wirklich ernsthaft meinen, dass die deutsche Medienlandschaft sozusagen von der NATO oder von den USA ferngesteuert wäre, um sozusagen gegen Putin in Schach zu setzen. Das habe ich nicht behauptet. Nein, nein, aber gerade war also ich habe gesagt, da, ich stelle es fest. Ja, ich habe doch nachgefragt, Frau Lengsfeld. Vielleicht darf ich das nachfragen, ob er das... Das ist ja in Ordnung. Dagegen gibt es nicht. Wer schaltet denn die deutsche Medienlandschaft gleich? Wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich in einer ganz anderen Position hier sitzen. Ich kann nur sagen, was ich feststelle. Ich bin Zuschauer bzw. Konsument der Medien und ich stelle fest, dass zum Beispiel beim Wahlkampf Trump-Clinton eine eindeutige Positionierung zu Clinton stattgefunden hat. Da wurden Banalitäten von Haar und was da, weiß ich. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Selbstverständlich. Allein die Berichterstattung über Trump war nicht unbedingt negativ. Wir haben sie nur negativ empfunden in dem Moment. Doch, die war negativ. Ja, die war negativ. Wie Herr Trump diese Dinge behauptet, die der gesagt hat, ich kann durch in New York jemand erschießen und werde nicht dafür bestraft. Wenn das nennt man einen Witz. Wenn Sie das nur sachlich senden, wird jeder das als furchtbar kritisch gegenüber Herrn Trump empfinden. Aber er hat solche Sachen. Nein, das, was man als furchtbar kritisch gegenüber Herrn Trump empfindet, ist die Tatsachenbehauptung, er wäre ein Sexist, der meint, er könnte mit Frauen machen, was er will. Auch ein gutes Standbild übrigens. Wenn er sagt, ich baue eine lang hohe Mauer gegen Mexiko und die müssen das bezahlen. Das ist eine sachliche Berichterstattung, nur wirkt die auf uns natürlich gleich ganz sehr, sehr kritische Berichterstattung, weil wir sagen, der Mann ist nicht ganz beisammen. Aber er hatte, Moment, um das aufzugreifen, da kommen die sozialen Medien mit ins Spiel und also, deswegen würde ich gerne... Warte, Maischbergi, soziale Medien. Das Pentagon hat hat 27.000 PR-Berater weltweit, die sozusagen das Außenministerium bzw. militärische Strategie außerhalb der USA umsetzen möchte, um ein positives Image der USA zu erzeugen, haben sie 27.000 Mitarbeiter. Und dann hat die CIA zum Beispiel über die NSA-Affäre direkte Zugriff über den BND auf die deutsche Telekommunikation. Da kannst du ja dann einen Journalisten rausnehmen, der eine Affäre hat, und dann tust du ein CIA-Heini auf ihn ansetzen und sagen, guck mal, dass du so und so berichtest, sonst lasse ich das auffliegen. So kann man an einer höheren Stelle innerhalb der Medien eine Nachricht unterbringen. Ich habe jetzt für mein Beispiel keinen direkten Beweis, dass es so direkt vorgefallen ist, aber so würde zum Beispiel ein Geheimdienst arbeiten. Und so kann man eine Nachricht, die sich verselbstständigt, wie zum Beispiel in Köln, alles ist ruhig verlaufen, hat sich ja auch verselbstständigt, so könnte man eine Nachricht unterbringen, wenn man das gezielt macht. Das wäre so diese strukturelle Kritik an den Medien. Weißt du, so. Zum Phänomen kommen und auch mit dem Lobo gleich darüber sprechen. Und zwar nehmen wir das am Beispiel Trump. Ein Mann, der sozusagen direkt mit seinen Anhängern spricht, und zwar per Twitter. Die Frage ist, ob das, was in den sozialen Medien dann verbreitet wird, auch gleichzeitig wahrer ist als das, was in den sogenannten etablierten Medien ist, am Beispiel Trump. Immerhin 16,3 Millionen, das sind mehr als die Tagesthemen. Ja, das ist auch witzig. Jetzt haben sie da irgendwelche Tweets von dem gezeigt. Um jetzt damit zu beweisen, dass die Lügenpresse doch nicht so eine Lügenpresse ist, oder was? Das ist doch sehr erfolgreich. Und er spricht direkt, da kommt, man sitzt nachts, das hat ein Kollege gerade so schön bei uns formuliert, sitzt so nachts in deinem Wohnzimmer, das macht Ding, und Herr Trump spricht direkt mit mir. So muss doch Politik eigentlich sein. Nein, das ist absolut furchtbar. Also warum? Ich finde Twitter, da kann man ja nur sozusagen so etwas hinwerfen, ohne tieferen Gang. Also insofern muss Politik nicht so sein. Und das gerade, was da in Amerika passiert ist, ist es ja nicht nur Twitter, sondern Ja, das, diese Sachen, Muslime haben die Anschläge vom 11.09. gefeiert. Das ist ja auch ein bisschen aus dem Zusammenhang geworfen, so wie die das da geschrieben haben. Ich sehe das jetzt hier gerade da oben eingeblendet. So wie die das da geschrieben haben, ist es auf jeden Fall wahr. Denn das haben sie definitiv getan. Die Aussage von Trump war, sie hätten in New Jersey hätten Muslime die Anschläge gefeiert. Dafür gab es halt keine Belege und das war halt eher das Ding, was die Leute kritisiert haben. Aber dass Muslime generell gefeiert haben, da kann ich mich auch noch erinnern an die Bilder. Also jetzt halt irgendwo aus irgendwelchen anderen Ländern. Ja, die Kinder in Palästina, die angeblich Candy bekommen haben und dann gefeiert haben und so. Okay. Kennen wir ja alles noch. Also es war auf jeden Fall so nach den Anschlägen, dass es diverse Sachen gab aus den Ländern mit islamischen Bevölkerungen, wo gefeiert wurde. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, durch diese Verkürzung haben sie das Ding eigentlich nur noch richtig gestellt. Und ja, das Ding ist ja auch, es ist ja nicht die Muslime. Der amerikanischen Geschichte soll das wahrscheinlich bedeuten, naja, es ist halt dann seine Meinung meinetwegen. Es gibt auch genug Leute, die George Bush für den schlechtesten Präsidenten der amerikanischen Geschichte halten. Und ich glaube kaum, dass deren Tweets irgendwo eingeblendet werden, so nach dem Motto, guck mal, was die hier Komisches gesagt haben. Und das Ding ist ja auch, woran sie sich dann stören, dass es dann Sophismus, ja, Muslime haben Anschläge von 9-11 gefeiert. Und dann stellt sich die Moderatorin oder der Lobo hin und sagt, nein, nicht jeder einzelne Muslime auf der Erde hat das gefeiert. Ich habe recht. Weißt du, deswegen am ist besten es noch ein Interview mit einem Muslim, der das nicht gefeiert hat, als Beweis. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, liebe Leute, Sippenhaft ist scheiße, ja, das wissen wir alle, aber es ist einfach nicht bestreitbar, dass ein gewisser Teil, wie hoch der dann ist, das ist dann die Frage, aber ein gewisser Teil hat es auf jeden Fall gefeiert. Das ist Schweizer, außer für Deutsche. Das hast du auch vergessen. Was da dran halt das Witzige ist, ist halt eben die Tatsache, ich weiß nämlich noch genau, dieser Tweet von ihm, der geht ja noch viel länger, denn was er nämlich behauptet hat, ist, dass in New Jersey Muslime das gefeiert haben. Und das war das, was die Leute kritisiert haben in Amerika. Und das haben sie da aber gar nicht mit reingeschrieben in ihre Scheiße. Das Ding ist halt, dass selbst wenn du das jetzt nur auf diese Tweets beziehen würdest, um eine ordentliche Medienkritik zu machen, hätte eigentlich die komplette Sendung nur über diese Tweets und die Veröffentlichung zu diesen Tweets hätte geschehen müssen, wenn du das ordentlich machen wollen würdest in der Medienkritik. Aber das sowas findet halt auch nicht unbedingt in der Talkshow statt. Ja. Also was dann zum Beispiel über Facebook läuft, das sind die wirklich gefährlichen Dinge, denn es werden Oh, diese ganzen Katzenbilder und diese komischen inspirationellen Zitate und dieses Zeug, also ich glaube auch, das ist das reinste Dynamit. Lügen transportiert und dann kommen die, das ist wirklich, das können Sie besser erklären als ich, diese Algorithmen, die dazu führen, dass Ihnen immer das zugespielt wird. Das kann man ganz leicht. Sorry, das kann man ganz leicht umgehen mit den Algorithmen. Einfach nicht mehr der Tagesschau und den Tagesthemen folgen. Da kriegt man auch nicht zum Weltmännertag irgend so eine Scheiße davon wegen Mansplaining. Ja. Und damit hat man die Süffe in seinem Feed direkt mal ein bisschen runtergedreht. Was Sie selbst positiv finden, man nennt das ja nachher, Sie sind in einer Echokammer. Es kommt. Also nur mal sowas zum Thema Echokammer. Also ich habe bei Facebook irgendwie alle möglichen Atheisten in meiner Linie da und ich kriege alle naselang bezahlte Werbung von irgendwelchen EKD-Magazinen und wie dieses ganze Zeug da nicht alles heißt hier, Christmon und diese ganzen Dinger, weil ich da wahrscheinlich irgendwo auf der Interessen-Religions-Kram irgendwie Liste stehe bei Facebook und die ich deswegen diese bezahlte Werbung da angezeigt kriege. Also ich kriege da eigentlich mehr Kirchenpropaganda verlinkt durch diese tollen Algorithmen und ich beschwere mich da nicht drüber und ich nehme das auch nicht raus, weil ich das natürlich lustig finde. Ich klicke da auch immer schön artig drauf, damit die auch ja Geld dafür bezahlen müssen für den Kram. Ich glaube aber, die Einblendung kostet schon Geld. Also so viel zum Thema Echokammer, die man sich da baut mit den bösen Algorithmen. Das ist auch völliger Humbug. immer nur ihre Meinung oder lügen zu ihrer Meinung. Und sie nehmen das auf und glauben nachher, das ist richtig. Das ist doch wahnsinnig gewesen, dass in Mazedonien in einem Dorf Leute saßen, die Lügen produziert haben, auf Facebook gesetzt. Ja, und die sind an allem schuld. Oh Mann, ey. Jetzt haben wir über ganz rechtsradikales Zeug für Trump. Warum? Weil es Klicks gegeben hat und dadurch haben die Geld. Was? Ganz rechtsradikales Zeug für Trump? Das wäre mir neu. Oh Mann. Ja, aber da fragt man natürlich den Uli nicht, ob er da auch einen Beweis für hat. Das ist ja keine krasse Anschuldigung. Verdient damit. Wie ist das, Herr Lobo, Sie beschäftigen sich damit, Sie haben uns heute ein Beispiel mitgebracht, das betrifft auch Russland. Man sagt immer, es gibt sozusagen zwei Welten, die einen leben in der einen Welt, wenn man sich nur noch über soziale Medien informiert. Ja, das sagt der Herr Lobo halt gerne. Kriegt man das mitgespielt und die anderen leben in der anderen Welt. Am Beispiel, was haben Sie dabei? Erstmal das Prinzip, von dem hier die Rede ist, das wird Filterblase genannt. Und das wird tatsächlich über die sozialen Medien begünstigt. So. Das bedeutet, man bekommt zunehmend Artikel, die so aus dem eigenen Meinungsumfeld sind, reingespielt. Da habe ich ja gerade schon was zu gesagt. Völliger. Also das wird über die sozialen Medien begünstigt. Ich habe einen Think Tank, den ich auf Twitter abonniert habe von den Russen. Ich habe welche von den Amerikanern, ich habe welche von den Chinesen und von den Europäern. Ich habe pro-kurdisch und pro-salafistisch aus dem Mittleren Osten. Und ich habe verschiedene Accounts abonniert. Und da frage ich mich jetzt, wo ich meine Filterblase habe. Ja, vor allen Dingen genau zu diesem Kram hatte ja da ich habe gerade eben fälschlicherweise Taxifahrer gesagt, aber natürlich der Busfahrer einen langen Vortrag zugehalten, dass er sich aus allen möglichen Quellen da irgendwie schöpft. Ja. Ne? Das ist direkt einer neben dir, der erklären kann, wie du gegen deine Filterblase vorgehen kannst. Ja, und er ist Netzaktivist und Hanekamp und erklärt uns das Internet für Generation 60 plus. Weißt du? Und da ergeben sich auf ein und den gleichen Sachverhalt ganz unterschiedliche Perspektiven. Und das Gefährliche sind überhaupt nicht die unterschiedlichen Perspektiven. Die gibt es nämlich schon immer und die sind legitim und richtig. Das Gefährliche ist, dass sich das ganz eindimensional zuspitzt. Nee, das tut es nicht. Und das hat ja auch gerade der Typ, der neben dir sitzt, gesagt, wie man das umgehen kann. Das bedeutet, am Ende hat man fast nur noch eine Perspektive, die einem medial präsentiert wird. Das ist jetzt nicht nur die Schuld von Facebook, sondern das ist auch eine Art Spiegel der Leute selbst. Das muss man dazu sagen. Ja, das ist nicht immer das böse Facebook schuld. Das sind schon Mechanismen. Aber ich habe hier ein Beispiel vorbereitet. Hier Russland stationiert Raketensysteme im Baltikum. Die Balten, hier Süddeutsche Zeitung auf der linken und das Kontramagazin auf der rechten Seite. Richtig, links und rechts ist jetzt zufällig gewählt. Das ist nicht ganz zufällig gewählt. Auch die blaue Hintergrundfarbe vom Kontramagazin ist jetzt nicht unbedingt total zufällig gewählt politisch, sondern eine sehr geschickte Andeutung von mir. Auch das Grau, was hier für die klassischen Medien in seiner ganzen Lebendigkeit... Was ist denn die blaue geschickte Andeutung, Alter? Was? Ja, der wollte sich da jetzt schnippig drüber lustig machen, über den Spruch von rechts und links. Ach, so schlecht, Alter. Einfach so schlecht. Seite, die Position der Balten eingenommen wird, die nachvollziehbarerweise Angst haben, wenn Raketen stationiert werden in unmittelbarer Nähe. Sie sagen und, nachvollziehbarerweise. Genau. Und auf der anderen Seite jemand das als Gegenmaßnahme bezeichnet, als Reaktion, wie sich Russland selbst verteidigt. Das Problem, Sascha, dummes Stück Scheiße, Council on Foreign Relationships, ein Think Tank, der in den 20er Jahren in den USA gegründet worden ist, der zum Beispiel so kleine, unbedeutende Projekte wie die Europäische Union hervorgebracht hat, als starker Fürsprecher für das Projekt, der das aus den Fugen gehoben hat, wirklich stark und sich dafür eingesetzt hat, der wirklich keinerlei Einfluss hat, die selber meinen, dass das, was Russland als Verhalten an den Tag legt, nach jahrelanger Provokation von dem Westen gekommen ist, dass man diese Provokation nicht unbedingt gut findet und dass man gerne mit Russland zusammen eine Allianz europäisch westlich aufbauen wollen würde, dass man aber die Reaktion von Russland nachvollziehen kann. Es geht hierbei nicht darum, dass man nicht nur den westlichen Narrativ erzählt, sondern auch ungefähr den russischen. Darum geht es dort. Es geht dort nicht darum, was am Ende das echte gute Ding ist, wer jetzt am Ende die Guten sind. Bei den Medien geht es darum, zu informieren, was ist denn der verschiedene, was ist denn der Narrativ, was ist der russische Narrativ, was ist der NATO-Narrativ. Natürlich hast du dann False Equivalency, wie wenn jemand, der einen Klimawandel debattiert, mit jemandem gegenübersteht, der sagt, der Klimawandel findet niemals statt, wenn das Wetter ändert sich ständig. Natürlich hast du dann auch dieses, dass es nicht dasselbe Gewicht hat von den Positionen her. Aber generell einfach nur auf die Positionen, die Russland hat, einzugehen, ist per se nichts Schlechtes. Und die Opposition macht es sich immer sehr einfach, wenn sie zum Beispiel einfach nur stückweise das, was China, Russland oder Brasilien sagt, einfach nur übernimmt. Damit kann man sehr einfach Meinung machen. Genauso einfach kann man Meinung machen, wenn man einfach nur von der Atlantikbrücke was übernimmt. Ja, gutes Beispiel, Lobo. Gut gemacht. Dann, also bis dahin war es früher auch schon so. Wer sich links orientieren wollte, las die Süddeutsche oder die Taz. Wer sich rechts orientieren wollte, las eben dann die Welt oder die FAZ. Absolut. Oder den Bayern. Und jetzt kommt dieses Problem dazu, dass in klassischen Medien, auch der klassischen Medienlandschaft, ein Ausgleich versucht wird. Will sagen, Sie finden in der Süddeutschen Zeitung früher oder später auch einen Artikel, der versucht, das von der anderen Seite zu beleuchten. Früher oder später, ja, ja. War dann noch auf den GEMA-Gate, Pro-GEMA-Gate-Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Ja, da warte ich oft. Oh. Wobei ich meinte, dass es so Ende 2017, 2018 erwarte ich das. So ungefähr. Definitiv. Also früher oder später muss der auf jeden Fall kommen. Ja. Sie werden aber in Medien wie diesem hier niemals einen Artikel finden, der das von der anderen Seite beleuchtet, sondern da ist ein sehr zielgerichteter, einseitiger Meinungskanal entstanden, der über die sozialen Medien eine weitere Verdichtung dieser Filterblase verursacht. Aber was ja, Moment mal, aber da ist doch, wie es der AfD-Mann vorhin schon mal gesagt hat, bei der Politik ist genauso bei den Medien einfach ein Vakuum entstanden. Und das ist reine Kapitalismus im Endeffekt, ja, das was zu platzieren. Das zweifelt er ja an, Lobo, halt. Gerade eben mit dem Spruch ja auch von wegen, die Süddeutsche würde ja irgendwann sich die andere Seite ja dann auch noch vornehmen. Das hat er ja vorhin auch gesagt, dieses Wischiwaschi, das will halt keiner im Endeffekt. Also das nutzt nur den Mächtigen, weil die können dann sich locker zurücklehnen und müssen sich nicht streiten. Aber der Kunde sozusagen, der Wähler oder der Medienkonsument, der möchte gerne, dass er ungefähr weiß, auf welche Richtung er sich einlässt. Gerade bei einer Zeitung. Jetzt nicht unbedingt bei einem Fernsehsender oder irgendwas, aber wenn ich eine Zeitung lese und ich bin konservativ, dann möchte ich doch aus dem Blickwinkel auch hauptsächlich informiert werden. Es ist doch einfach so. Ja, es ist völliger Quatsch auf jeden Fall, was er da aufbaut, weil er will es ja so hinstellen, als wären die einen, die schreiben halt eben nur so, wie sie meinen, und die anderen, die schreiben halt eben so, wie es wirklich ist. Und auch wenn das jetzt erstmal so irgendwie hingedreht wird, dann wird es dann irgendwann anders, wird es nochmal in die andere Richtung gedreht und dadurch ist es dann ausgeglichen. Aber dieses irgendwann anders, das gibt es einfach nicht. Das passiert nicht. Und insofern, ja, also es ist halt rein davon abhängig, ob es da irgendwie wen gibt, und du kannst es halt auch dann nicht mehr. Also diesen ganzen Gegensatz, der jetzt konstruiert wird, der uns jetzt hier halt als objektive ich bin Sascha Lobo, ich habe das so festgestellt, hier irgendwie verkauft wird, das ist halt Schwachsinn. Sozusagen beide Seiten, also einmal das Etablierte, von dem er sagt, das ist die Lügenpresse, und die Sozialen, und er misstraut beiden Seiten, dann wären wir wieder auf der sicheren Seite. Da ist überhaupt nichts gegen Misstrauen, überhaupt nichts zu sagen, aber leider ist es so, und das haben wir in der Runde ja auch schon erlebt, dass häufig aus einem Misstrauen gegenüber den traditionellen Medien sofort und sehr gerne das geglaubt wird, was einem ins Konzept hineinpasst. Es gäbe viel zu sagen. Aber das macht doch jeder. Und es ist wichtig, dass wir ein gutes Angebot haben von den verschiedenen Erzählungen. Ja, nur aufgrund von dem Misstrauen von Herrn Lobo gegen das Kontra-Magazin nimmt er sich dann hier wieder nur die Meinung raus, die ihm am besten passt. Ja, keine Ahnung, ich halte jetzt von Russland nicht unbedingt super toll viel und so von dem, was der Putin macht. Aber das Ding ist halt, du kannst auch nicht einfach nur verteufeln. Und was mir immer fehlt, ist einfach auch nur eine klare deutliche Berichterstattung über die Sicht von Moskau, über die Sicht von Putin auf die Welt. Das ist das, was mir in den Medien fällt. Weil wir haben jetzt die NATO, wir haben Europa, die europäischen Anführer und wir haben dann unseren ehemaligen Obama und bald Trump, die dann irgendwie sich mit Putin getroffen haben in der Vergangenheit, die dann meinten so, ja, wir besprechen jetzt alles mal und dann tun sich Putin und Obama unterhalten. Und dann kommt Obama nach Hause und jeder tut dem Obama vorwerfen, oh, viel zu soft gegenüber Russland, was soll denn das? Und dann Putin kommt nach Hause und seine konservativen oder rechtskonservativen Seiten, oh, du knickst ein vor dem Westen, was tust du? Und im Endeffekt haben wir gerade jetzt in diesem Moment eine höhere Wahrscheinlichkeit von einem Nuklearkrieg, wie wir das in der Vergangenheit im Kalten Krieg hatten. Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind schlechter, wie sie im Kalten Krieg nicht waren. Das ist dieses Ergebnis. Lobo warnt mich jetzt vor einer Filterbubble und wenn ich dann irgendwann einen scheiß offenen Konflikt mit Russland habe, dann freue ich mich, dass der Lobo mich vor der Filterbubble und vor dem Kontramagazin gewarnt hat. Ich finde es in der Ukraine auch nicht toll, was der Putin da veranstaltet. Aber bitte erklärt doch seine Sicht. Und bitte lass doch ein Magazin, was die Sicht von Russland erklärt. Ja. Ein bisschen ist, Raum zum Atmen. Also ich habe da ja schon alleine so deswegen ein großes Problem dabei, weil bei diesen Sachen du es halt wirklich nicht weißt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die eine Seite da jetzt recht hat oder die andere Seite da jetzt recht hat. Und es ist natürlich auch nicht so, dass es da irgendwie so die Symbiose gibt, die dann stimmt. Also, ja. Wenn man das eine Extrem, das andere Extrem zusammenklatscht, dass man dann halt eben die Wahrheit dann hat. Das ist halt auch nicht der Fall. Das kann schon sein, dass jetzt eine von diesen Sachen, die er da gerade eingeblendet hat, das wahre Narrativ wiedergibt und das andere nur Humbug ist. Das kann sein. Und deswegen ist das halt eben auch, ich glaube, halt auch ein bisschen absichtlich gewählt in diesen Zusammenhängen, weil man dann das halt eben dann da wieder darauf ankommt, wem glaubst du? Glaubst du deiner eigenen Truppe oder glaubst du der anderen Truppe? Aber gerade in der Außenpolitik ist es wichtig, dass man dem Humbug-Narrativ auch Aufmerksamkeit gibt. Überleg dir doch mal den Narrativ, den du von Nordkorea bekommst. Ja, Nordkorea wird irgendwann mal dann vielleicht die Bombe einsetzen, wenn sie panisch genug sind. Ja, aber deswegen sind halt eben diese Sachen wie Gamergate eigentlich viel besser geeignet, um darüber zu sprechen, über diesen ganzen Medienkram. Ja. Wenn man es da halt eben gesehen hat, über Monate hinweg auseinandergedröselt, mit allem, was dazu geschrieben wurde und was dazu gemeint wurde und was halt eben die Realität dann des Ganzen war. Und vor allem auch diese scheiß Wagenburgen, die sich überall bilden, wenn du versuchst, irgendwie dagegen anzukommen als Außenseiter. Ja. Ja, also das wäre eigentlich ein besseres Beispiel, um darüber zu reden. Aber ja, also ich meine, es ist halt wieder so typisch, diese ganzen Talking Points alle dabei, so nach dem Motto, nee, es ist alles in Ordnung und ja, hier, ich bin der Experte, ich erkläre das mal. Hier, guck mal, das sind zwei Sachen irgendwie über Putin. Und jetzt... Und ich meine, also Putin, also über Putin zu wettern, ist halt auch medial ein sehr einfaches Ding. Ich meine, Lobo, wir haben jetzt schon so viele Artikel drüber gehört, wie böse Putin ist. Da bist du jetzt richtig ein intellektueller Hochstapler. Wenn du jetzt ganz stolz ankommst, sagst, guck mal, Putin ist böse. Guck dir den Putin an. Ja, ich weiß halt auch nicht, ob dieses Ganze von wegen, ja, aber die NATO, die kommt ja und da muss er sich dann irgendwie gegen wehren oder so Kram, ob das jetzt halt eben auch die Wahrheit ist. Zum Teil schon. Allerdings ist halt der Putin einfach auch nur aus eigenen Machtinteressen nicht geneigt, mit der NATO zusammenzuarbeiten. Man bietet es Russland schon an, aber dadurch, dass in Russland kein richtiger Elitenwettbewerb stattfindet, will man das halt ausschlagen, um sozusagen propagandamäßig den bösen, übermächtigen Westen beziehungsweise die USA zu haben, damit man einen äußeren Feind hat, gegen den man vorgehen kann, um nationale Einheit herzustellen. Das ist sozusagen Staatsdoktrin in Russland. Also da ist schon grob über den Daumen der Westen schon besser ein Stück weit so. Aber halt auch nicht um allzu viel besser. Das ist halt das Ding. Und mir fehlt halt dieses Völkerverständigungsding, dass man einfach den Russen einfach nicht ernst genug nimmt mit dem, was er sagt, wie er sich dabei fühlt, auch wenn es subjektiv ist. Also ich sehe halt eben nur die Tatsache, dass man da irgendwie ein anderes Land einmarschiert. Und da kann man noch so viel irgendwie sagen, so, aber die sprechen aber unsere Sprache und viele von denen wollen das gerne so haben. Das ist für mich kein Vergleich zu irgendwie, wir haben hier eine Basis und da eine Basis und wollen die Ukraine, keine Ahnung, in die NATO holen oder sonst wie was oder näher an Europa ran oder so. Ja, ist das auch nicht. Also. Ja, okay, ich mache weiter. Wir haben noch 3 Minuten knapp. Eine wichtige Sache ist Ihre Überschrift, das ist das gemeinsame Thema. Das ist ein ganz zentrales Element sozusagen unserer Kommunikation, dass wir noch die gemeinsamen Themen haben, über die wir uns dann austauschen und streiten können. Das ist wichtig. Also sozusagen die Filterblase ist nicht so, dass wir getrennte Themen hätten, sondern wir haben noch die gemeinsamen Themen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sozusagen auch auf andere Meinungen stößt, ist nach wie vor auch bei Facebook sehr, sehr groß. Also sollte auch höchst sein. Jetzt muss ich die Diktatorin sein, weil ich die Zeit-Diktatorin bin. Wir sind am Ende dieser Sendung. Ich würde gerne mit Ihnen weiterreden, würde gerne 2 Kommentare aus Facebook trotzdem noch zu Wort kommen lassen. Der eine betrifft mich persönlich, kommt von Wolfgang Gall, wenn ich das richtig lese. Frau Maischberger benutzt der Linken das Wort, für die Linke das Wort demonstrieren. Konservative marschieren natürlich, das ist die Terminologie der Systempresse. Habe ich schon kommentiert. Ich meinte marschieren, ehrlich gesagt, ziemlich neutral. Wenn Sie es anders gelesen haben, tut es mir leid, so war es nicht gemeint. Ich bin früher auch marschiert. Und Matthias Förster sagt, deutsche Medien sind mittlerweile dermaßen political correct, dass einem schwindlig wird. Und political correctness ist bekanntlich die bucklige Verwandte der Lüge. Dieses sind nur 2 Ausschnitte bei einem Thema, über das wir sehr viel länger hätten reden können. Die Kollegen der Tagesthemen sind aber schon bereit, in Hamburg. Ich sehe Karin Mioska. Was ist denn heute das Tagesthema, Karin? Ja, bei uns geht es auch, wenn man so will, um eine Frage der Glaubwürdigkeit nur beim Verfassungsschutz. Wie konnte der islamistische Mitarbeiter, der gestern aufgeflogen ist, so lange unerkannt bleiben? Weil er so progressiv war, würde ich sagen. Diesen Mann werden immer absurdere Details bekannt, eines unserer Tagesthemen jetzt. Vielen Dank. Dann gehen wir gleich rüber nach Hamburg. Aber eine letzte Frage an Ulrich Wickert. Wenn man sieht, dass die sozialen Medien so einen großen Einfluss haben und Donald Trump möglicherweise ohne die gar nicht ins Weiße Haus gekommen wäre, ist das eine Entwicklung? Wie ist es mit Obama? Ja, der erste Social-Media-Präsident. Yes, we can. Bestimmt kein Populismus. I will close Guantanamo within the first day, 100 days of my presidency. Bla, bla, bla. Einfach nur Das hat er ja auch probiert, ne? Also da hat der Kongress mit der Budgetierungskraft ihm da quasi die Finanzierung entzogen. Die sie neutral sehen, die ihnen Angst macht? Das ist eine Entwicklung. Oder haben die alten Parteien, wie schön gesagt wird, einfach noch nicht begriffen? Nein, ich glaube, dass also mir macht das Sorgen. Ich sehe das mit großem Unwohlsein, weil es ja dazu führt, dass Leute falsch informiert werden und nicht die Fähigkeit häufig haben zu sehen, wo sind die Fehler in der Berichterstattung. Also es gibt diesen berühmten Verein Breitbach, der da in Amerika Wir haben es glücklicherweise noch untergekriegt. Der berühmte Verein, ja. Die rassistischen und rechtsradikalen Positionen. Also, bom, bom, bom, bom. Ja, da habe ich was gelesen, irgendwo bei tagesschau.de oder so habe ich da. Hat mal einer gesagt, das ist dieses rechtsradikale Ding mit dem Alan Vokari und so. Ich aber dann doch nochmal sagen, dass Facebook auch eine Korrektur für die Falschmeldungen sind, die über die Mainstream-Medien kommen. So, ich fürchte, aber ich nehme jetzt einfach mal mit, wir müssen aufpassen. Und zwar allesamt in jeder Art von Medien und Mediennutzung. Und stay vigilant. Dafür erstmal vielen Dank für diesen Einblick. Wir sind leider am Ende dieser Diskussion. Wir hätten noch eine Stunde weiterreden können. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Nächsten Mittwoch sind wir dann wieder an dieser Stelle eine Stunde später. Schön. Ja. Wir hätten noch endlos weiterreden können, aber es hätte keinen Unterschied gemacht. Wäre eine richtige Aussage gewesen. Ja, aber geil, ne, dass auch diese Breitbandnummer da noch wieder reingekommen ist. Das ist echt so der Wahnsinn, wenn man da seit 2014 das erste Mal von diesem ganzen Kram irgendwie gehört hat. Und dann ist man über Monate lang irgendwie der Einzige, der davon irgendwas weiß. Und plötzlich trieft das aus allen Mäulern, aber wieder nur Bullshit. Ja, das ist ja, weißt du, das ist nicht gelenkt oder so, sondern es ist einfach nur Herdenkultur von Idioten. Weißt du, dieses, ja. du redest nicht über Indexing-Theorie, nichts. Also weißt du, es gibt eigentlich so viele schöne Ansätze, wie man Journalismus besser machen könnte, die auch schon relativ gut ergründet sind, wissenschaftlich, über die man sich auch aber nicht wirklich unterhalten tut, sondern man redet dann nur von Lügenpresse und wir müssen uns vor Breitbart fürchten und, by the way, der Kongress der USA, der hat verabschiedet, dass man jetzt Fake News ächten muss. Breitbart wird von den USA nicht offiziell geächtet. Da sind wir jetzt gespannt, ob es einen deutschen Sonderweg gibt. Breitbart dazu passt ächten. Auch, dass halt unser roter Gockel hier aus der Talkrunde heute in Brüssel war und dass der Martin Schulz Digitalkarte oder wie? Genau, und der Martin Schulz hat erfreut getwittert, dass die Digitalkarte bereits an die Ausschüsse überwiesen sei. Das heißt, das, was gestern noch, ist ja nur eine Diskussionsvorlage, da müssen wir nochmal drüber reden, ist heute per Flugzeug, der Herr Lobo hat nämlich getwittert, per Flugzeug nach Brüssel expediert worden und dort euphorisch anscheinend aufgenommen worden und sofort. Also das muss man sich mal vorstellen, da geht eine Lobbygruppe aus elitären Arschlöchern hin, schreibt irgendwas auf den Wisch, dann fliegen 4 von den Affen damit nach Brüssel und dann nimmt die EU das zur Beratung in die Ausschüsse an. Was hat das noch mit Demokratie zu tun? Was hat das noch mit irgendwas zu tun? Und da macht ein Logo mit, der vom Contra-Magazin warnen tut. Mhm. Und ganz ehrlich, mir ist es egal, ob ich Brot, Kuchen oder auch nur ein halbes Brot habe. Aber nimm mir Artikel 5 weg. Und Alter, du wirst dich noch wundern. Ohne Spaß. Was ihr da macht, das ist Untergrabung von der Meinungsäußerung. Und das führt in eine autoritäre Richtung, die einfach nicht hinnehmbar ist von der Zivilgesellschaft. Also von der tatsächlich echten Zivilgesellschaft. Wie hat der Jordan Peterson das genannt? Reden ist die Alternative zur Gewalt. Ja. Und ich möchte eigentlich lieber Artikel 5 in Ordnung behalten, als dass ich irgendwann zu Artikel 20 greifen muss. Ganz ehrlich. Ja. Aber irgendwann, wenn es mir reicht, dann muss ich auch zu Artikel 20 greifen. Da sehe ich dann keine andere Möglichkeit mehr. Naja. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, auf jeden Fall macht mich das depressiv, so eine Scheiße zu gucken. Und wenn ich überlege, wie viele 100.000 Leute sich den Kack angucken und denken, oh, jetzt habe ich aber mein irgendwie Tagesbedarf an politischer Bildung damit gedeckt, wie mit so einem Fertigmenü. Boah. Breitbart und so. Ja. Breitbart ist viel schädlicher für dich als hier kann diese Pappscheiße, machen, ja. Dieses ohne, also hier fehlt mir gerade die, also Journalismus mit Haltung wäre für mich hier jetzt mal diesen Sachen dass sie den Sachen auf den Grund gegangen wären und wirklich offen geredet hätten und nicht so an der Oberfläche, ach, es gibt mehr Rot-Grüne, ja, das ist halt so. Artikel 20 ist nur ein Witz, sagt Faktotum und Feibel. Das werden wir dann sehen. Ich blende noch mal kurz das Buch ein, von dem ich vorher vorgelesen habe. Also von dem ich viele von den Kritiken herausgezogen habe und auch von den verschiedenen Einflussgruppen. Wir packen das nachher noch in die Beschreibung mit ein. Der gute Herr Uwe Krüger hat der Demokratie einen großen Dienst erwiesen, das Buch zu schreiben, das aufzuarbeiten, was man denn anders machen könnte im Journalismus, um einfach besser zu informieren. Also ziemlich gutes Buch. Eigentlich ist es so, um ehrlich zu sein, sowas wie Maischberger ist ja schön, sich anzuschauen, aber wenn du dir eigentlich nur das Buch holst und anstatt Maischberger zu gucken, bis eine Stunde liest, genau diese, also wenn ich mir da jetzt so das durchlese, was da unten halt steht in dieser kurzen Zusammenfassung, das klingt für mich nach genau diesen Unterhaltungen, die in Amerika schon ewig geführt werden und auch während der Bush-Regierung ganz stark geführt wurden, wo es immer hieß, das ist halt eben so, die Journalisten brauchen den Zugang und die Politiker brauchen die Journalisten, um halt eben die Politik, die machen, da den Leuten zu verkaufen. Und das ist die Symbiose, die da stattfindet. Die einen brauchen die anderen. Und dass man da auch dann keine Dritten irgendwie reinlassen will, die das Spielchen quasi erstmal nicht, also die halt nicht dazugehören, wo man dann nicht weiß, ob die anderen wohlgesonnen sind und so, ist auch irgendwo klar. Und das sind halt die Mechanismen, die da irgendwie laufen. Und da gibt es auch seit Jahren schon Überlegungen dafür, wie man dagegen vorgehen kann. Und bei uns schlägt das jetzt so halb auf und das haben sie dann auch nicht richtig kapiert wieder. Und dann wird es dann so geframed in so ein, wir werden hier zu Unrecht irgendwie beschuldigt, wir werden eine Lügenpresse. Und da müssen wir uns dagegen verteidigen und dann halt hier unseren buntesten Kopf in die Talkshow setzen, der dann dreimal schnaubt und sagt, hier, guck mal, ihr lebt alle in der Blase. Ja, das meine ich ja auch damit, wenn ich sage, ich habe nicht das Gefühl, dass der Elitenwettbewerb genügend Wettbewerb noch hat, weil dieses ganze, oh, guck mal, das sind andere Informationen, das sind andere Meinungen, guck da nicht hin, das kommt mir vor wie eine Verliererelite, die sich an die Macht klammert und einfach nur sich Mechanismen betätigen möchte, um ihre Machtbasis zu stärken. Und es wird immer eine Elite geben, es wird immer eine obere Clique geben, aber wir brauchen gesunden Wettbewerb. Und wenn das nicht gegeben ist, dann rennt man halt auf Probleme zu, die einfach nur scheiße sind. Also. Ja, also wir haben im Chat auch schon Ausfallerscheinungen und wir kratzen gleich an den 3 Stunden. Ja. Vielleicht sollten wir. Ja, ich denke, das war jetzt auch ganz, ganz gut so zum Abschluss. Also danke, dass ihr alle an diesem Montag hier bei uns wart. Ich hoffe, es war wenigstens ein bisschen unterhaltsam auch. Auch wenn wir so viel gerantet haben, weil diese Leute so dumm sind. Ja, es wurde ernster, wie wir gedacht haben. Es sind alle leicht angedrungen. Wir haben euch lieb. Macht's gut. Haut's rein und so. Ciao.